Sing it, sing it. Ich sehe, wie Jesus einige hier heute Abend berührt, die unter diesen Bedrängnissen in der letzten Zeit gelitten haben in ihrem Leben durch unterschiedliche Dinge. Ich sehe jemanden, du leidest immer noch unter Long-Covid, Folgen von Long-Covid. Und Gott möchte dich heute Abend berühren und wirklich freisetzen und wirklich einen neuen Raum für dich machen, auch für deine Entfaltungs- und Lebensmöglichkeiten. Wenn dich das betrifft, streck einfach deine Hand aus und Gott berührt dich gerade jetzt, wenn einfach noch diese Schwäche einfach von einer vergangenen Corona-Infektion in deinem Körper ist. Streck einfach deine Hand gerade jetzt aus und Gott gibt dir neue Kraft. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du berührst. Danke, Jesus, dass du heilst. Danke, Jesus, dass du freisetzt, Herr. Danke, Heiliger Geist. Jemand anders ist auch noch hier und du hast dieses schon seit, ich glaube, seit ist jemand hier, du hast schon seit 2, 3 Jahren wirklich immer, aber mal stärker, mal schwächer, dieses chronische Fatigue-Syndrom, einfach diese Müdigkeit, die immer wieder kommt. Hat nichts mit Corona in deinem Fall zu tun, aber einmal dieses chronische Fatigue-Syndrom. Streck einfach deine Hand aus, wenn dich das betrifft. Okay, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Das sind einige. Danke, Jesus. Auch über Livestream kannst du jetzt empfangen. Da ist seine Kraft jetzt. Er gießt neues Öl in dich hinein. Er gießt neue Kraft in dich hinein. Bei jemand anders ist es so, dass es nicht körperlich ist, aber es ist finanziell. Und es ist so, wie wenn der Strom sozusagen aufgehört hätte, wie wenn der Strom versiegt wäre. Aber was das Finanzielle angeht und du weißt nicht, wie es weitergeht bei dir in Finanzen und das ist wie, ja, einfach wie ein Berg vor dir. Du weißt nicht, wie es weitergeht, aber da ist seine Kraft, da ist seine Gunst heute Abend und er öffnet neue Türen. Wenn dich das betrifft, streck einfach deine Hand aus. Ja, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Er geht durch die Reihen. Sein Geist ist hier. Halleluja. Sein Geist ist hier, um dich zu berühren heute Abend. Preist den Herrn. Jesaja 35, Vers 6 heißt es, dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch, denn in der Wüste brechen Wasser hervor und Bäche in der Steppe. Halleluja. Halleluja. Jemand ist auch noch hier, gerade wo ich das sage. Ich glaube, dass jemand auch hier ist und du hast in letzter Zeit wirklich Probleme mit dem Gehen, Probleme mit dem Laufen und es ist stärker geworden. Wen betrifft das? Ja, okay. Danke, Jesus. Streck einfach auch deine Hand aus, weil Gott berührt dich gerade jetzt. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, Herr, für alle die, Herr, die jetzt ihre Hand gehoben haben, Herr, für alle diese Situationen, Herr, für alle auch die, wo ich jetzt kein spezifisches Wort der Erkenntnis vielleicht hatte, aber die auch unter dieser Bedrängnis einfach in ihren Umständen, in ihrer Seele, in ihrer Situation gelitten haben. Danke, Herr, dass du heute Abend deinen Geist neu ausgießt, Herr. Oh, du gibst den Müden neue Kraft und den Ohnmächtigen mehrst du die Stärke, Herr. Halleluja. Du richtest die erschlaffen Hände auf und die gelähmten Knie stärkst du und du machst gerade Bahn für die Füße, Herr. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Oh, danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger. Oh, komm, wenn du das spürst, wenn du weißt, es ist für dich und da ist gerade dieser Strom, der Heilige Geist beginnt dich zu berühren. Komm einfach ganz schnell nach vorne. Ich lege dir einfach ganz kurz die Hand auf und der Strom Gottes wird durch dich durchgehen und er wird dir neue Kraft geben und er wird dich neu erfüllen. Halleluja, in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater, für deinen Geist. Danke, Jesus, für deine Kraft. Oh, Halleluja. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Du gibst dem Müden neue Kraft, Herr. Halleluja. Den Ohnmächtigen mehrst du die Stärke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deinen Geist. Du gibst deinen Geist auf. Frisches Öl. Oh, Halleluja. Frisches Öl. Frisches Öl. Hilfe. Danke, Jesus. Danke, Herr, für eine Begegnung mit dir, Herr. Danke, Herr, für eine Begegnung mit dir, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, Herr. Danke, Jesus, für neue Kraft, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, Herr, für... Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine wunderwirkende Kraft, Herr. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Hast du irgendwie Probleme hier mit dem... Du verstehst mich nicht? Doch. Hast du irgendwie Probleme da mit dem Schlucken oder sowas? Aha, okay. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine Kraft, Herr. Oh, danke, Herr. Oh, Shekaramando Korabasia, da, da, da. Frei und los. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Herr. Oh, Shekaramando Korabasia, da, da, da. Oh, Shekaramando, da, da, da. Halleluja. Halleluja. Komm her. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, füll sie, füll sie, füll sie, füll sie mit deinem Geist. Füll sie. Oh, danke, Herr. Eine Taufe im Heiligen Geist. Oh, eine Taufe im Heiligen Geist. Eine Taufe im Heiligen Geist. Oh. Oh, streck deine Hände aus, wenn du eine Taufe im Heiligen Geist willst. Oh, eine frische Taufe im Heiligen Geist. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Pass mal auf. Wenn du Probleme hattest mit dem Laufen in irgendeiner Form, wenn du Probleme hattest, auch in den Händen, weil ich hatte gerade diese Stelle, er stärkt die erschlafften Hände. Du brauchst deine Hände, um das Werk Gottes zu tun. Wenn du Probleme hast mit deinen Knien, dann gerade jetzt streck nochmal deine Hände aus. Und wenn ich jetzt bete, dann möchte ich, dass du nicht nur einfach deine Hände ausgestreckt hältst, sondern dass du beginnst, im Glauben in deine Heilung hineinzugehen. Und gerade jetzt wird etwas passieren und du beginnst, etwas zu tun, was du vorher nicht tun konntest, okay? In Jesu Namen, streck deine Hände aus. Danke, Vater, für deine freisetzende Kraft heute Abend hier, Herr. Du machst weiten Raum, Herr. Du machst neuen Raum, Herr. Oh, danke, Jesus, Herr. So wie es dein Wort sagt, Herr, du lässt den Lahmen springen wie ein Hirsch, Herr. Oh, du stärkst die gelähmten Knie, Herr. Oh, du stärkst die erschlaffen Hände, Herr. Oh, du gibst dem Lahmen neue Fähigkeit, Herr. In Jesu Namen. Jetzt. Jetzt. Jetzt. Jetzt. Jetzt. Jetzt. Jetzt. Empfang es. Empfang es. Beginne etwas zu tun, was du vorher nicht tun konntest. Beginne es zu aktivieren. Beginn zu laufen, wenn du vorher nicht laufen konntest. Beginn zu springen, wenn du vorher nicht springen konntest. Beginn deine Hände zu bewegen, deine Finger zu bewegen, wo du vorher Schmerzen hattest oder Bewegungseinschränkungen hattest. Tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Gerade jetzt. Tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja, er wirkt. Er wirkt überall im Raum. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Geht weiter. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Pass auf. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich glaube, dass mindestens 4 oder 5 Leute da sind im Raum, die jetzt merken, dass ihre Finger, entweder die vorher Schmerzen hatten oder Bewegungseinschränkungen hatten, dass du jetzt deine Finger wieder frei oder auf jeden Fall schmerzfrei bewegen kannst. Halleluja. Check es einfach. Check es einfach. Und dann wink mal mit der Hand, wenn dich das betrifft. Wink mal mit der Hand, wenn dich das betrifft. Bei dir, Halleluja, preis den Herrn, ist frei geworden. Bei dir auch, 2. Wo noch? 3, da drüben. Halleluja, wo noch? Danke, da auch. 4, Halleluja. Preist den Herrn. Wo noch? Danke, Jesus. Gott, halt die Hände. Oh, Halleluja. Lass nochmal die Hände sehen. 1, 2, 3, 4, 5. Halleluja. Danke, Jesus. Gebt mal Jesus die Ehre. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Wer von euch hat gemerkt, dass irgendwo in seinem Körper Bewegungseinschränkungen, Schmerzen jetzt entweder stark zurückgegangen sind oder die Bewegungsfähigkeit wieder hergestellt ist? 100%, 80%, auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung in Bezug auf Schmerzen und Bewegung. Da, 1, 2, 3, 4, 5. Da hinten, 6. Halleluja. Wo noch? Da auch. Ah, du testest gerade noch? Okay. Bei dir auch? Junge Dame? Nee, du machst nur so. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Gib mal Jesus die Ehre. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Pass auf. Nur ganz kurz, nur bevor wir mit dem Wort Gottes weitermachen. Ganz kurz nur ein Zeugnis. Wer von euch hatte Schmerzen oder Bewegungseinschränkungen länger als 3 Monate und jetzt sind sie weg? Einfach mal kurz die Hand. Kurz die Hand heben. Wer hatte Schmerzen oder Bewegungseinschränkungen eine längere Zeit? Bei dir? Okay, bei dir auch? Okay, komm einfach kurz nach vorne und erzähl, was passiert ist. Okay, nur ganz kurz. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Also ich war jetzt zeitlang in Behandlung in die Becken und Muskulatur und eigentlich schon, weil ich hier tanzt habe, habe ich nichts mehr gespürt. Also einfach Beckenschmerzen. Als du getanzt hast, hast du nichts mehr gespürt? Ja, habe ich nichts mehr gespürt. Ne? Das heißt, du hattest Schmerzen in die Becken? Im Becken, ja, okay. Ja, wie also stark war der Schmerz? Ja, also starke Schmerzen. Wenn Skala 1 bis 10, 10 ist das stärkste? Also 8, sagen wir mal. Also ziemlich stark. Ja. Okay, also beim Bewegen oder immer? Nein, in den Muskeln drin, aber ich spüre nichts mehr. Immer, und jetzt ist komplett permanent, weg. Ja. Komplett also weg. Also mir ist da mal ein Nagel raus. Was? Ein Nagel ist da raus? Ich habe mal mit 20er schon Operation. Ah, okay. Oberschenkeloperation, da ist ein Nagel rausgekommen. Wie lange hattest denn du also die Schmerzen? Die Schmerzen, die habe ich 40 Jahre gehabt. 40 Jahre? Ja. Und jetzt sind sie weg? Ja, jetzt sind sie weg. Halleluja. Hüpf mal ein bisschen. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Er lässt die Lahmen springen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. So wunderbar. Halleluja. Halleluja. Wer war die andere Person, die sich gerade noch gemeldet hatte, wohl was Längeres hatte und jetzt die Schmerzen weg sind? Du warst es, glaube ich. Ja, genau. Erzähl mal, was ist bei dir passiert noch? Halleluja. Danke, Jesus. Gott ist hier. Ja, ich habe seit einem Jahr mit der Hüfte hier Schmerzen, weil ich da drauf gefallen bin. Okay. Und jetzt habe ich, also das hier, wenn ich so auf einem Bein und jetzt habe ich so gehüpft und jetzt tut nichts mehr weh. Halleluja. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Amen. Ist Gott nicht gut? Halleluja. Oh, Gott ist hier. Danke, Herr. Danke, Herr, für dein Wirken. Danke, Jesus. Du gibst den Müden neue Kraft. Halleluja. Lass uns mal sehen, wer hat jetzt gerade schon im Lobpreis oder während wir jetzt gerade, während ich Worte der Erkenntnis weitergegeben habe oder Hände aufgelegt, wer hat gemerkt, dass sich etwas bei dir, einfach nochmal alle zusammen, Schmerzen, Bewegungseinschränkung, du hast gemerkt, irgendetwas ist von dir abgefallen, vielleicht auch von deiner Seele. Du hast einfach gemerkt, du bist jetzt einfach freigesetzt, ja, in irgendeiner Form. Wink mal mit deiner Hand, ich möchte einfach nur mal sehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Halleluja, 12, 13, ja, danke Jesus, lass uns Jesus die Ehre geben, Halleluja. Preist den Herrn. Wow. Weißt du, er möchte, dass du fit bist, um seinen Auftrag zu erfüllen. Amen. Er möchte, dass du fit bist, um die Ernte einzubringen. Er möchte, dass du fit bist, übrigens auch hier über Livestream. Wenn du gemerkt hast, wenn du gerade mit reingegangen bist, weil wir haben ja auch viele wieder über Livestream, die mit dabei sind heute Abend, schreib uns einfach eine E-Mail an wunder@glorylife.de. Wenn du berührt wirst, auch jetzt noch weiter während des Abends, Gott heilt immer noch, Gott setzt immer noch frei, Gott inspiriert dich, Gott wirkt in deinem Leben. Halleluja. Wenn du einfach was erlebt hast, schreib uns einfach gleich sofort eine E-Mail an wunder@glorylife.de oder miracles@glorylife.net. Wenn du englischsprachig bist, kannst du an diese beiden E-Mail-Adressen kannst du deinen Bericht schreiben und dann sehe ich es gleich hier heute Abend, dann können wir es gleich noch teilen mit anderen auch, was über Livestream passiert. Herzlich willkommen nochmal auch alle, die über Livestream zuschauen. Herzlich willkommen, ihr, die hier im Raum seid. Herzlich willkommen, Heiliger Geist. Halleluja. Geben wir ihm nochmal wirklich einen kräftigen Willkommensapplaus. Und dann wend dich mal irgendjemand, bevor du auf den Platz gehst, wend dich mal jemand zu und sag herzlich willkommen hier in der Gegenwart Gottes. So schön, dass du mit mir die Herrlichkeit Gottes erlebst. Und dann dürft ihr auf den Platz gehen. Halleluja. Wir tun das Pult eine Stufe nach unten. Halleluja. Preist den Herrn. Dann haben wir da unten Bewegungsfläche. Halleluja. Halleluja. Da geht's ab. He? Halleluja. Ja, die müssen frisch gefüllt werden. Die waren die ganze Woche unterwegs, haben weitergegeben, haben fließen lassen. Also müssen sie neu gefüllt werden, immer wieder neu. Weißt du, Gott schiebt immer, wenn du weitergibst, schiebt er nach. Amen. Je mehr du weitergibst, umso mehr kann er nachschieben. Halleluja. So gut. Wie von euch sind froh, hier zu sein heute Abend? Wie wir wissen noch nicht so genau. Okay, ich sag dir, du kannst wirklich froh sein, dass du hier bist, weil wir haben heute Abend noch was ganz Besonderes auf der Agenda. Wir haben nämlich einen wunderbaren Mann Gottes hier bei uns heute Abend und ich bin so dankbar, dass es möglich war, dass er gekommen ist, weil er ist wirklich weltweit unterwegs. Er hat mir vorher wieder ein paar Sachen erzählt, was Gott gerade so alles am Start hat und was gerade alles so passiert auf der ganzen Welt. Er ist der Gründer von des Dienstes No Limit und auch der Initiator des Global, wie heißt es, Go Day, glaube ich? Go Day, genau. Immer go. Ja. Go ist sein Motto. Halleluja. Und ja, er hat in den größten Gemeinden der Welt gepredigt und ist wirklich weltweit mächtig unterwegs. Und ich freue mich einfach, dass er heute Abend hier bei uns ist, zum ersten Mal. Herzlich willkommen, Werner Nachtigall aus Berlin. So schön, dass du da bist. Komm, gib mir mal einen kräftigen Willkommensapplaus. Einfach so super. Halleluja. Halleluja. Ich gebe dir das Mikro. Ja, ihr Lieben, ich freue mich riesig, bei euch zu sein. Hab sehr genossen in der Anbetung und hab aber gedacht, so ist das nun mal in der Bibel, ne? Auf dem Berg der Verklärung, da ging die Post ab. Und die Jünger wollten sofort ein paar Hütten bauen und die hätten charismatische Konferenzen organisiert, bis zum wann auch immer. Aber der Herr hat das Ganze dann schnell wieder abgebrochen und ging ins Tal, um den Menschen zu dienen. Und wir brauchen beides. Wir brauchen seine Gegenwart. Wir brauchen sie. Aber wir bleiben nicht stehen wie auf dem Berg der Verklärung. Wir gehen ins Tal, wo Menschen sind, die Jesus nicht kennen. Und da gehört das Licht hin. Das Licht gehört nicht in die Gemeinde, sonst haben wir nur hier ein paar Lämpchen im Lampenladen. Das Licht muss in die Finsternis scheinen. Und hier ist es leicht, Amen zu sagen. Wer jetzt Amen gesagt hat und geklatscht hat, ihr seid morgen am Start. Ne? Volle Pulle. Also morgen früh sind wir hier und dann gehen wir morgen Nachmittag auf den Schlossplatz und wir werden eine Menge Spaß haben, weil Evangelisation macht so viel Spaß. Ehrlich jetzt, wenn man weiß, wie es geht. Ja, ihr habt gerade schon ganz wenig von mir gehört. Ich bin Evangelist, bin ein wenig in der Welt unterwegs, war mittlerweile in 139 Ländern und habe schon einiges gesehen von der Welt und habe zum Beispiel mit einem Guru gesprochen, direkt am Ganges River in Indien, in Varanasi, und habe ihn gefragt, ob dieses Wasser wirklich reinwäscht, weil ich war am Schwimmen und war hinterher dreckiger. Und habe ihn dann gefragt, ob er weiß, was nach dem Tod kommt. Er wusste es nicht. Ich war in Saudi-Arabien an einem sehr interessanten Ort. Ich darf nicht alles hier so erzählen. Ich mache manche Dinge, die sind ungewöhnlich. Also ich war an einem sehr ungewöhnlichen Ort in Saudi-Arabien und spreche mit Moslems über den Glauben. Ich spreche überall mit Menschen über den Glauben und höre oft die gleichen oder ähnliche Antworten. Wir wissen nicht, was nach dem Tod kommt. Aber ihr Lieben, ich bin überzeugt von drei Dingen, die wir als Christen haben. Drei Dinge haben wir. Wir haben eine ganze Menge, aber drei auf jeden Fall. Nummer eins, wir haben die allergrößte Botschaft dieser Welt. Die allergrößte. Ah. Jetzt können wir klatschen bis übermorgen. So groß ist diese Botschaft. Weil ich habe in keiner Religion einen Gott gefunden, der uns unendlich liebt, der bereit war, sein Leben für uns zu geben, der auferstanden ist und lebt und uns einlädt, die ganze Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Das gibt es nirgendwo. Überhaupt nicht. Das nächste, wovon ich total überzeugt bin, Wir haben die größte Power dieser Welt. Die absolut größte Power dieser Welt. Weil Jesus hat verheißen, und das ist für jeden Christen, für dich, für alle die Zuschauer: Ihr werdet meine Kraft. Dagegen ist so ein Döschen Red Bull kalter Kaffee. Ihr werdet meine Kraft empfangen. Aber nicht für einen charismatischen Gottesdienst, sondern um meine Zeugen zu sein. Und dazu hat er uns alle berufen, nicht ein paar laute Evangelisten, sondern jeden, auch der du heute hier sitzt oder zuschaust und du bist komplett introvertiert. Das macht gar nichts. Gott liebt dich, er hat dich so geschaffen, wie du bist. Sei froh, dass du nicht so eine große Klappe hast. Ja, manchmal ist es besser zuzuhören, als nur zu reden. Darunter leide ich manchmal, meine Frau auch. Also wir haben die größte Power dieser Welt. Und das ist die Kraft des Heiligen Geistes, der uns befähigt, ein Zeuge zu sein. Und das Dritte, wovon ich überzeugt bin: Wir haben den allergrößten Auftrag dieser Welt. Den allergrößten Auftrag hat nicht Coca-Cola, nicht Microsoft, nicht Tesla, nicht irgendwer, sondern die Gemeinde Jesu. Wisst ihr, was die Bibel sagt? Also ehrlich jetzt, im Jahr 2020, es waren ja Leute, die hatten Angst. Da gerieten selbst Pastoren in Panik. Am Anfang fand ich es auch nicht so lustig, weil das hat meine Pläne komplett durcheinander gebracht, aber der Plan Gottes kam durch. Und dann fing ich 2020 an zu feiern, weil ich sage: Freunde, wir leben in den größten Zeiten dieser Welt. Es ist der absolute Hammer. Lest mal Matthäus 24. Epidemien kommen. Ha! Wir waren überrascht, der Herr nicht. Er sagt, Kriege kommen. Ja, viele waren überrascht, was Putin im letzten Jahr dort angefangen hat, der Herr nicht. Und mitten in all dem werden wir seine Herrlichkeit sehen. Die Finsternis dreht auf, der Herr noch mehr. Und, ihr Lieben, weil der Herr kennt das schon alles und sagt in Vers 14, am Ende wird das Evangelium, wird, was immer passiert in dieser Welt, es wird verkündigt überall. Und dann erst kommt er wieder. Ihr Lieben, wir leben in der allergrößten Phase der Weltgeschichte. Davon bin ich sowas von überzeugt. Also, wir werden in den nächsten Stunden viel, viel Spaß haben. Erst recht morgen Nachmittag. Oh, da freue ich mich schon drauf. Also die einzige Ausrede, die du hast für morgen Nachmittag: Entweder bist du eine Krankenschwester und du musst arbeiten, dann kannst du dort evangelisieren. Ansonsten zählt nur dein, an sich nur dein Tod. Also, komm, sei dabei. Und vielleicht hast du noch nie jemand von Jesus erzählt. Und dann werde ich für dich beten, dass du das Größte morgen erlebst. Wirklich ist, dann bist du der, der morgen durchbrechen kann und etwas erlebt, was er noch nie erlebt hat. Vielleicht mal ein paar Dinge zu mir. Ach, bevor ich ganz kurz von mir, ich muss, einen kleinen Werbeblock, wird vor der Zeit abgezogen. Das Wichtigste für uns im Dienst ist es, Christen zu befähigen, das Evangelium zu verkündigen. Das ist das Allerwichtigste. Mein Dienst ist mir nicht das Wichtigste, oder was ich mache, ist manchmal gar nicht so wichtig. Aber meine Leidenschaft ist es, dass viele Christen, einfache Menschen, davon werdet ihr heute Abend so einiges erhören, morgen auch, hingehen und das Evangelium verkündigen. Dazu haben wir ein kleines Buch geschrieben. Das ist, so klein ist es gar nicht, das ist das einzige Buch in der, neben der Bibel natürlich, mit einer Garantie. Also im Vergleich zur Bibel, komm weg damit. Aber ich meine, die Bibel, come on. Ich meine, wer daran glaubt, was dort drin steht, wird in Ewigkeit leben. Das ist die größte Verheißung schlechthin. Aber jetzt pass auf, hier. Wer das hier liest und anwendet, wird Menschen zu Jesus führen. Wenn du es nicht geschafft hast, sagen wir mal innerhalb von einem Jahr, das zu lesen, anzuwenden, ist, glaube ich, gar nicht so teuer. Ich kenne die aktuellen Preise nicht, aber es ist nicht so doll gestiegen durch Corona und was auch immer. Wenn du nach einem Jahr immer noch keinen zu Jesus geführt hast, kriegst du das Geld wieder zurück. Oder ein Privateinsatz mit mir. Also kannst du dir aussuchen, beides geht. Also ich weiß nicht, wo es die Bücher gibt, aber es gibt sie, irgendwo werden sie sein. Und dann gibt es natürlich, wir nannten das früher Traktate. Kannst du dich noch an Traktate erinnern? oh, ich habe eine gute Botschaft. Und dann hast du einen Zettel weitergereicht, du kommst in die Hölle. Klasse. Das ist wirklich eine ganz tolle Nachricht. Kennt ihr noch diese Traktate? Ich weiß nur eins, wo die hingehören, in den Schredder. Weg damit. Weil es waren wirklich, es gab Traktate mit so einem kleinen Schäfchen drauf. Gib das mal so einen 18-jährigen Rapper. Ey Mann, ey, cool, voll cool. Wisst ihr, deswegen haben wir uns überlegt, wir müssen das irgendwie anders machen. Und deswegen haben wir Traktate gedruckt, die sind ein bisschen aufwendiger und ein bisschen größer. Zum Beispiel hier, Real Life Guys, die kennen extrem viele. Und ich meine, die Geschichte von dem Philipp, total bewegend. Die letzte Seite, du siehst, wie seine Augen strahlen, eine Stunde vor dem Tod. Und er sagt, ich gehe jetzt zu Gott. Ich sage, das hat Power, das Ding. Oder hier, für Esoteriker. Der rockt, der, ich sag euch, der haut rein. Oder wir haben eine gute Botschaft. Tatsächlich, das Evangelium ist eine gute Botschaft. Um das nochmal klarzumachen, ne, wenn es um Evangelisation geht. Es ist tatsächlich eine gute Botschaft. Deswegen können wir sie auch fröhlich verkündigen. Die größte Geschichte aller Zeiten oder Nick Vujicic und so weiter. Und für Omi haben wir doch auch noch was. Das Beste kommt noch. Da haben sich, ihr Lieben, da haben sich so viele schon im Altersheim bekehrt. Manch eine kurz vorm Tod. Also, ich sag euch eins, ich weiß nicht, wo die Bücher sind, aber kauft, nehmt alles mit, was ihr zahlen und tragen könnt. Okay. So, jetzt vielleicht noch ein Satz zu meiner eigenen Geschichte. Ich bin ein wenig leidenschaftlich, was Menschen angeht, die Jesus nicht kennen. Und das hat einen Hintergrund. Weil ich habe viele Jahre nie von Jesus gehört. Meine Geschichte hat zwei Seiten. Die erste Seite ist mein Großvater, den ich nie in meinem Leben kennengelernt habe. Der wurde nach dem Zweiten Weltkrieg verschleppt, ist in russischer Gefangenschaft gelandet, jahrelang in Sibirien im Gefängnis, war ein gläubiger Mann, ein Erweckungspreacher. Und er hat im Knast für seine Familie und auch für mich, für unsere Generation, also für seine Enkel, gefastet und gebetet. Zu essen gab es eh nicht viel, da fiel das Fasten auch nicht mehr so schwer, wenn es schon nichts zu essen gab und dann noch Fasten. Und er hat für seinen kleinen Enkel aus Deutschland gefastet und gebetet. Und ich glaube an die Power vom Gebet. Ich glaube an die Power vom Gebet. Ich war 3 Jahre alt, da habe ich Jesus vor mir stehen sehen. Ich habe ihn gesehen. Ich habe nicht irgendwie ein nettes Bild in der katholischen Kirche gesehen. Ich habe Jesus gesehen vor mir. Das erzählte mir meine Mutter. Ich kann mich nicht dran erinnern. Und einfach nur mal so, als ich 3 war, da gab es noch kein Handy. Wir hatten noch nicht mal einen Fernseher. Ich kenne das ganze Zeug, erkannte es damals gar nicht. Ich war 15, ich habe Jesus im Traum gesehen. Ich fiel aus dem Bett. Jesus sagt, ich liebe dich. Und ich habe mich gefragt, Gott, wo bist du? Gibt es dich überhaupt? Ich war 18, ich kam nach Hause von einer Party und unsere Partys waren sehr fröhlich. Also Komasaufen haben wir erfunden. Ich kenne das relativ gut. Also ich war ein paar Mal im Delirium und ich kam nach Hause, wahrscheinlich mächtig am Wanken und ich hatte eine Offenbarung, ich werde Gott dienen als Missionar. Und ich habe mich gefragt, Gott, wo bist du? Gibt es dich? Wo gibt es denn Christen? Ich kannte ja nur die traditionellen mit ihrer Nebelmaschine. Ich weiß nicht, ob ihr die auch kennt, ne? Aber unsere Nebelmaschinen waren viel größer. Ich meine, die andere Seite war, mein Traum war, ich wollte Rockstar werden, weil ich dachte, die müssen nicht zu so komischen Arbeitszeiten arbeiten wie ich. Die müssen nicht um 6 aufstehen bis nachmittags um 5. Die stehen erst nachmittags um 5 auf. Ich habe, das ist ein cooles Leben. Und dann machen sie ein paar Stunden da mächtig Alarm und dann eine Riesenparty. Dann geht's in die nächste Stadt. Ich habe gedacht, das wäre cool. Aber dann habe ich alle Stars getroffen der damaligen Zeit. Ich habe mit Kiss gefeiert. Ich habe diese ganzen Typen alle getroffen irgendwo. Und ich weiß noch, der Tag, wo ich mit Kiss gefeiert habe, damals, heute kannst du googeln, weißt du, wie die aussehen, aber damals war es ein Staatsgeheimnis. Und dann stand ich zwischen diesen Typen, fand das total abgefahren. Dann sagt der Manager, Werner, ich habe die Drogen der Band übrigens in meinem Zimmer. Ich sage, das ist ja wie Weihnachten heute. Wahnsinn. Und dann sind wir hochgefahren und in sein Zimmer und der Gitarrist stand neben mir mit entsetzlich leeren Augen. Und es machte plopp und mein Traum platzte wie eine Seifenblase. Ich hatte nur ein einziges Problem in der damaligen Zeit. Ich wusste, wo ich Rockstars treffe. Ich wusste eine ganze Menge. Aber ich habe nie Christen getroffen. Ich komme aus Hannover. 21 Jahre gab es keinen, und ich war sehr aktiv, war ständig in der Stadt, gab es keinen, der zu mir kam und sagt, Werner, weißt du, wenn du meine Geschichte hörst, ich habe Jesus gesehen, ich habe Jesus im Traum gesehen, denkst du, ich bin in Saudi-Arabien geboren, aber ich komme aus Hannover. Ich komme aus Hannover. Kannst du meinen Ausweis sehen? nie habe ich das Evangelium gehört. Wisst ihr warum? In Hannover gab es in der damaligen Zeit nur U-Boot-Christen. Kennt ihr U-Boot-Christen? Die tauchen sonntags auf. Halleluja, Herr, ich mache alles, was du sagst, alles. Und am Montag macht es blub, blub, blub, blub, blub, blub, blub. Weg sind sie. Nie wieder gesehen. Bis Sonntag, dann tauchen sie wieder auf. Halleluja, blub, blub, blub, blub, blub. So geht's ja ein Jahr aus. Aber draußen ist eine Welt, die geht verloren. Und ehrlich, das finde ich weniger lustig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das finde ich tragisch. Wisst ihr, in unserem Land mag es 2% Christen geben. Wenn der Herr heute Abend wiederkommt, ist es für 98% zappenduster. Aber da ist doch ein Gott, der uns unendlich liebt. Da glauben wir doch tatsächlich, dass Jesus, der Sohn Gottes, für all unsere Schuld, für jeden, ich meine für jeden, ihr geht ja demnächst da zum Christopher Street, er liebt sie. Er liebt sie. Er liebt nicht Dinge, die wir tun, aber unser Gott liebt Menschen. Wir müssen hingehen zu den Verlorenen. Hingehen. Wisst ihr, und ich mache ständig Sachen, da denken ja manche, oh, Werner, du machst das. Aber wisst ihr, ich habe auch nicht immer Lust. Letzte Woche spielte Rammstein in Berlin. Oh, bei der Musik kriegt er Kopfschmerzen. Ich meine, dagegen klingt ja meine Musik früher wie Ozzy Osbourne und Co. wie ABBA. Wisst ihr, ich bin hingegangen, weil ich wusste, dort gibt es Menschen, die nach Gott suchen. Und die erste, die ich angesprochen habe, war eine Frau, die war da am Flaschen einsammeln. Ich kam mit ihr ins Gespräch. Sie erzählte mir, dass ihre Tochter 37 Jahre vor 2 Jahren gestorben ist. Ihr Mann ist auch gerade gestorben, völlig verzweifelt. Am Ende haben wir gebetet, dass Jesus in ihr Leben kommt und sie fing an zu weinen. Das ist meine Rammstein-Erfahrung. Ihr Lieben, das Licht muss in die Finsternis scheinen. So, und dann habe ich endlich das Evangelium gehört. Nach 21 Jahren. Endlich kam in so einen Gottesdienst rein. Ich dachte, wo bist du denn hier gelandet? Jetzt kommt gleich noch Whoopi Goldberg rein. Das ist ja Sister Act oder was auch immer. Ich kannte das ja gar nicht. Ich kannte diese Welt gar nicht. Also Baptisten habe ich nie in meinem Leben gehört. Das war eine völlig andere, als wäre ich auf einem anderen Planeten gelandet wäre. Und so geht es vielen Deutschen. Die kennen uns nicht. Und die kennen Jesus nicht. Für die ist Jesus Kirche. Für die ist Jesus, da ist der katholische Priester, der hat irgendwas mit kleinen Jungs. Es hat aber nichts mit unserem Jesus zu tun, der aus Leidenschaft am Kreuz gestorben ist. So, und dann habe ich nun das Evangelium gehört, habe gebetet und ich sage euch, das war der größte Tag meines Lebens. Der Tag, als Jesus in mein Leben kam, war der herrlichste, größte, schönste, mit weitem Abstand beste Tag meines Lebens. Ich habe viele tolle Tage gehabt. Aber das war der Beste. Wisst ihr, was ich danach gemacht habe? Eine Stunde später. Ich habe kein Studium gehabt, kein theologisches, keine Bibelschule. Ich habe keine Ahnung. Ich wusste gar nichts. Pfingsten, was war Pfingsten überhaupt? Ganz schnell. Ich habe noch nicht mal gewusst, wo Ostern so richtig los war. Und dann habe ich nur in einem Satz gehört. Er starb für mich am Kreuz, ist auch verstanden. Bingo, das war's. Ich habe gebetet. Eine Stunde später fing ich an zu evangelisieren. War völlig begeistert. Ich dachte, die Menschen in Deutschland müssen doch von Jesus hören. Die kennen ihn gar nicht. Ich kannte überhaupt keinen, der an Gott glaubt. Gar keinen. Und ich kannte einige. Wisst ihr, es ist jetzt alles viele Jahre her, aber das Ganze hat sich nicht geändert. Es gibt so viele Leute in Deutschland, die Jesus brauchen. Und deswegen gehen wir ja raus. Und raus kann ja alles bedeuten. Raus kann bedeuten, du fängst an, überall, wo du bist, von Jesus zu erzählen. Das werden wir uns gleich mal ganz genau angucken, was so dein Ding ist. Und dann hat Gott mich berufen als Evangelist. Dann bin ich angefangen, durch die ganze Welt zu fliegen, habe überall das Evangelium verkündigen, habe unglaubliche Dinge erlebt. In Pakistan, manchmal bin ich auf die Bühne gegangen und 4, 5, 6 Scharfschützen um mich rum mit Maschinenpistolen, weil es nicht ganz so ungefährlich war. Und mittendrin haben wir die Herrlichkeit Gottes erlebt. Das hat geknallt, aber nicht, weil irgendwas in die Luft geflogen ist, sondern weil Menschen frei wurden, geheilt wurden. Und dann kamen Menschen nach vorne, weißt du, wie so ein älterer Mann sagte, vorgestern wurde ich geheilt. Ich bin seit Geburt blind und ich kann wieder sehen. Er hat sich gar nicht mehr eingekriegt. Wisst ihr, wenn man diese Geschichten hört, das kenne ich auch, dann denkt man, ja, das ist eben auch dann in Asien oder in Afrika oder irgendwo. Aber eben in Deutschland ist das so ein bisschen zögerlich. Und ich habe eins herausgefunden. wenn ich ja viel rumreise, ich weiß, wie ich mich fühle. Ich komme aus Afrika wieder und stundenlang irgendwo gewartet und hier wieder Verspätung und todmüde lande ich in Berlin. Meine Frau muss sich dann immer wieder einsammeln und irgendwie Kaffee da reingießen, damit ich halbwegs wieder zu mir komme. Und habe ich gedacht, na wahrscheinlich geht's dem Heiligen Geist auch so. Der wirkt gerade in Afrika und bis der in Deutschland ist, ist dem völlig die Puste ausgegangen. Ich sag's, wie es ist. Ihr Lieben, unserem Heiligen Geist geht doch nicht die Puste aus. Der Gemeinde manchmal, aber nicht dem Heiligen Geist. Er hat die gleiche Power wie vor 2000 Jahren. Er hat die gleiche Power in Afrika wie auch in Deutschland. Er ist derselbe Heilige Geist überall. So, und dann haben wir damals angefangen, wir nannten es Summer to Go aufgrund eines prophetischen Wortes, haben einfach junge Leute trainiert und haben sie ausgesandt, das Evangelium zu verkünden. Auf einmal haben wir erstaunliche Dinge in Deutschland erlebt. Ich weiß noch ganz genau, in Frankfurt, das war das erste dramatische Wunder, was ich gesehen habe. Mein Sohn kam zu mir und sagte, Papa, siehst du die Frau da im Rollstuhl, du musst für die beten, du weißt, wie es geht. Na klar weiß ich, wie es geht. Ich leg dir meine Hand auf den Kopf, bis du keine Haare mehr drauf hast. Aber mehr wird nicht passieren. Ich weiß nur, Markus 16 sagt, ich lege meine Hände auf Kranke und deswegen passiert was. Aber nicht, weil ich irgendwas heilende Kräfte habe. Habe ich nicht. Ich sage, ich komme gleich. Und als ich kam, sah ich nur noch einen leeren Rollstuhl und eine Frau rumlaufen. Und ich war stocksauer. Ich dachte, was ist hier los? Ich bin doch der Evangelist. Was soll denn das? Und dann sagt die Frau, ja, die beiden Jungs haben für mich gebetet. Ich sage, die beiden Jungs dort? Sie war 8 Jahre halbseitig gelähmt und konnte nicht laufen. 2 Tage später hat man sie wieder gesehen, wieder im Rollstuhl. Ah, das war nur kurzfristig. Nee. Die Frau sagte, ich kann nicht mehr. Mein ganzer Körper tut weh. Ich bin gestern den ganzen Tag gelaufen. Ihr Lieben, das ist Frankfurt. Auf der Straße. Dann waren wir im nächsten Jahr in Hamburg in einem Park. Wir waren also in vielen Städten unterwegs. Und dort trifft eine 15-Jährige auf einen Mann, der weißer Stock und tap, tap, tap, tap, lief er da rum. Konnte nicht viel sehen. Und fragte, darf ich für Sie beten? Ja, ich habe Rückenschmerzen. Sie legt ihm die Hände auf, die Schmerzen und waren weg. Diese, also 15-Jährige, kein Star-Evangelist, der mit seinem eigenen Jet aus Amerika kommt, ein 15-jähriger Teenie aus Berlin, betet aus der Hauptstadt der Atheisten, betet für diesen Blinden. Darf ich für ihre Augen beten? Ja, klar. Die betet, auf einmal sagt er, was ist denn das? Das wird hell. Also jetzt hier nicht Otto auf dem Hai im Weg, wird's hell. Nee. Der sagt, ich sehe überall Menschen. Ich sehe Leute in T-Shirts, was ist das? Ich hörte das, ich bin ganz schnell hingelaufen. Ich konnte das schon glauben, aber irgendwie, das war so krass. Und dann sah ich diesen Typen mit seinen 3 Pünktchen und seinem weißen Stock, wie er sagte, ich sehe hier überall Menschen, ich konnte nichts sehen vorher. Ein 15-jähriger Teenager in Deutschland. Jetzt sagt doch mal jemand hier im Raum, Gott kann mich gebrauchen. Gott kann. Genau so ist es. Und das ist nicht so, weil ich hier eine Motivationspredigt halte, sondern weil das die Bibel sagt. Johannes 14, Vers 12. Guck rein, guck nach. Und da geht's um dich. Wer an mich glaubt. Glaubst du an Jesus? Wenn nicht, du kannst dich heute Abend sofort für Jesus entscheiden. Das macht gar nichts. Also vielleicht bist du ja deswegen hier. Aber glaubt jemand an Jesus? Wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich tue und noch größere. Nochmal? Wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich tue. Jesus hat das Evangelium verkündigt, hat die Kranken geheilt, Dämonen ausgetrieben und so weiter. Wir sollen die gleichen Dinge tun. Und dann schau dir mal an, wen der Herr in der Bibel berufen hat. Meine Herren, also wenn ich die 12 Jünger sehe, von denen hätte ich nicht eingenommen. Mit der Bande hättest du keine 3 Pfifferlinge gewinnen können. Hätte ein paar intelligente Typen genommen, aber doch nicht die. Da so ein Fischer. Und dann, das war ja eine Chaotentruppe. Der Herr nimmt interessante Menschen. Ich gehöre dazu. Aber du auch. Wir auch. Wisst ihr, in meinem Leben wollte ich 3-mal Gott überzeugen, ich bin der Falsche. 3-mal, weil ich komplett mich für unfähig gehalten habe. Ich sag das gleich am Anfang. Weil wenn du manche krassen Sachen von mir hörst, denkst du, naja, der kann das ja. Aber ganz im Gegenteil. Zuallererst kam jemand von Jugendlicher Mission und betete für mich und sagt, Werner, das war ganz am Anfang von meinem Leben mit Jesus. Ich sehe, wie du in Stadien predigst. Ich sag, warte, halt. Sind die leer? Weil ich hatte Angst, vor Menschen zu stehen und zu reden. Ich hatte große Klappe gehabt, das war nicht mein Problem. Aber ich hatte Angst vor einer größeren Gruppe, also 100 aufwärts. Stadien bedeutet ja eher Tausende aufwärts. Ich hatte Angst, vor Leuten zu stehen und zu reden. Ich sage, Herr, das wird nicht gehen. Ich habe Angst. Der Herr sagt, kein Problem. Hab keine Angst. Das Problem, das drehen wir. Das zweite war, der Herr sagt, den schicken wir jetzt um die ganze Welt. Ich sage, Moment mal, Herr, jetzt wird's richtig lustig. Du brauchst ja nicht anrufen, aber sprich doch mal mit meiner Englischlehrerin. Weil in der Schule war ich so grottenschlecht in Englisch, es war nicht mehr zu toppen. Mit aller Kraft habe ich es immer irgendwie auf eine 4 geschafft, aber das war wirklich mit höchster Anstrengung, mit viel Abschreiben. Sag mal, Englisch, das kannst du komplett vergessen. Jetzt stell dir mal vor, ich versuche den Herrn zweimal zu überzeugen. Ich kann nicht vor vielen Menschen stehen, ich kann auch nicht Englisch reden. Also wenn du sagst, du bist nicht wirklich qualifiziert, was soll ich denn sagen? Als ich gesagt habe, Gott, ich kann nicht, was sagt Paulus? Ich vermag alles. Alles. Alles. Als ich gesagt habe, Herr, ich kann nicht vor vielen Menschen stehen und ich kann nicht auf Englisch reden, hat er mich schon gesehen, in der größten Arena der Welt, in Lagos, Nigeria, vor 1 Million Menschen zu sprechen. Und das tue ich jedes Jahr. Manchmal sind es auch nur 500.000 oder so, aber... Als ich gesagt habe, Herr, ich bin der völlig Falsche, oh, hätte er mir ein Bild gezeigt, jetzt nie geglaubt. Nie. Ich habe nicht so an mich geglaubt, aber Gott, ja, er hat dich berufen. Gott hat dich berufen. Dann hat mir Gott eine Vision gegeben, das ist jetzt ein paar Jahre her, 2010, und ich sah eine Riesenwelle um die Welt, wie Christen überall das Evangelium verkündigen. Und für 2 Tage war ich, oh, es war zwar kein Goldstaub da, aber auch keine Engel, die ich gesehen habe, aber irgendwie, ich war völlig im Himmel ich weiß nicht auch nicht, wo ich war. Ich sah das Ganze, aber nach 2 Tagen habe ich gedacht, Herr, das geht gar nicht. Ich meine, hallo, ich wollte nur mal anmerken, Herr, ich bin es, zu dem du gerade gesprochen hast. Ich meine, als wenn Gott eine Brille braucht, ne? Ich sag, Herr, ich habe kein Geld, ich habe keine Kontakte, ich kam mir vor wie Johnny English. Ich habe, also wirklich, erkennt ihr nicht, ihr seid schon so heilig, ja. Gut, ich wollte nur mal testen, ob ihr schon so heilig seid. Aber ich habe keine Ahnung, keine Kontakte und kein Geld. Das wird nie was. Und was sagt Gott? Ich habe alle Ressourcen, alle Kontakte, mach dir keine Sorgen. Wisst ihr, und das sage ich jetzt nicht, um zu sagen, hier, hallo, Werner, das hast du gut gemacht. Ganz im Gegenteil, ich wollte ja Gott überzeugen, ich bin der Falsche. In 12 Jahren haben wir durch die ganze Bewegung vom Go-Movement. Und die Zahlen werden wir in der Fülle dann im Himmel sehen. Aber das, was wir gehört haben von all unseren Koordinatoren, rund 125 Millionen Christen mobilisiert. Das ist 1,5-mal Deutschland. Mobilisiert hinzugehen und das Evangelium zu verkünden. Krass, oder? Millionen und Millionen und Millionen von Menschen kamen zum Glauben. Unglaublich. Alles aufgrund von einer kleinen Begegnung mit Gott, aber gigantisch. Und eins haben wir gesehen in diesem Movement. Hier geht es um keinen berühmten Prediger, hier geht es um all das nicht. Es geht darum, jeder Gläubige, Apostelgeschichte 1, Vers 8, empfängt den Heiligen Geist und ist ein Zeuge. Jeder. Und unsere Stars ist nicht irgendein Berühmter. Unsere Stars ist zum Beispiel die 15-jährige Rispa. Es ist wirklich mein Held, dieser Teenager, die jetzt hier am Go-Day bekehrt, kommt aus Uganda, aus den irgendwo aus den Bergen, wo sie an Berggötter glauben. Und erzählt ganz begeistert ihrem Vater von Jesus. Der wollte aber nichts hören. Der trinkt einen Haufen Alkohol oder hat damals einen Haufen Alkohol getrunken und Frauen ständig andere gehabt. Und war gar nicht so interessiert. Ein paar Wochen später stirbt dieser Mann, gar nicht so alt. Liegt für 4 Stunden kalt im Schlafzimmer. Die haben den gecheckt. Ich habe mit all den Leuten gesprochen. Wir haben darüber einen kleinen Film gedreht. Und dann kommt dieser Teenager nach Hause, 15 Jahre alt. Bohrt sich durch diese ganze Gruppe von Leuten durch, die nur dort standen und heulten. Ins Schlafzimmer rein, sieht ihren Vater und fängt an zu beten. Ein 15-jähriger Teenager legt ihm die Hände auf für 30 Minuten mit ihrer piepsigen Stimme. Ich habe die ja getroffen. Die hat nicht wie Reinhard Bonke gebetet. In Jesu Namen! Die kann gar nicht schreien. Die hat gepiepst. Klang wie Mickey Maus. Da wisst ihr, die Power ist nicht im Rumgeschreie, die Power ist im Namen, der über alle Namen ist. Und wenn der Teenager piepst, aber aus dem Piepsen kommt der richtige Name raus, nämlich in Jesu Namen, nach 30 Minuten macht der Mann die Augen auf und kommt zurück von den Toten, weil ein Teenager gebetet hat. Jemand glauben, dass Gott ihn gebrauchen kann? Ja? Ernsthaft jetzt. Wenn Gott einen Teenager gebrauchen kann, 15 Jahre alt, er kann dich gebrauchen. Und so haben wir so viele Stories erlebt. In der Dominikanischen Republik ist, seitdem wir das Go-Movement dort gestartet haben, das Christentum, so haben das die Amerikaner festgestellt, und zwar eine säkulare Behörde, das Christentum um 150% gewachsen. Nicht eine Gemeinde, das Christentum im Land von 12% auf 30%. Und allein die Geschichten der Domrep könnte ich schon den Abend mitfüllen. Da hat sich vor 3 Jahren eine Prostituierte bekehrt und im letzten Jahr hat sie sich gedacht, Mensch, die ist jetzt also gleich getauft und Gemeinde und frei und neuer Job. Ich erreiche ein paar Prostituierte. Hat einen Tisch hingestellt, mitten in der Stadt, Essen hingepackt und ein Haufen Prostituierte kam. Eine ganze Reihe haben sich bekehrt. Ein Pastor hat im vorletzten Jahr den Gedanken gehabt, hier gibt es 2 absolut gewalttätige Gangs. Die sind total gefährlich. Die Polizei hat Riesenangst vor diesen Typen. Die sind kriminell, die erschießen sich, die sind wirklich brutal. Und er hat gedacht, Mensch, die lade ich doch mal ein. Ich habe den getroffen letztes Jahr. Die lade ich doch mal ein zu einem Friedensgottesdienst. Ja, genau. Die Typen, ich habe die Bilder gesehen, dicke Arme, Tattoos, gucken grimmig, Dreadlocks. Und dann saßen sie alle in seine, die kamen tatsächlich. Und wisst ihr, was sie gemacht haben? Sie haben einen Friedensvertrag unterzeichnet, haben ihr Leben Jesus gegeben. Dann kam der Pastor auf eine coole Idee. Hat er gedacht, wenn ihr euch heute bekehrt habt und ihr geht raus, dann kriegt ihr von mir ein neues Testament. Aber die Bedingung ist, gib dein Gewehr, deine Pistole oder dein Messer ab. Er musste hinterher mit einem Haufen Zeug zur Polizei gehen. Und als ich da war, hat er den Letzten getauft. Wisst ihr, von solchen Geschichten könnte ich euch erzählen und erzählen und erzählen. Weil einfache Christen hingehen und von Jesus erzählen. Dann haben wir im letzten Jahr den Eindruck gehabt, und diesen Eindruck haben viele gehabt, viele große Leiter. Wir sollten ein bisschen Gas geben. Die Zeit läuft aus. Wer weiß, wann der Herr wiederkommt? Keiner weiß es, aber ich glaube, wenn schon vor 2000 Jahren gesagt wird, Jesus kommt bald, dann ist das bald Schriftgröße 48. Wir sind sehr nah dran, sehr nah. Wir haben entschieden in einem Meeting mit vielen großen Leitern, lasst uns diese Welt in den nächsten 10 Jahren erreichen. Stell dir mal vor, 2033, 2000 Jahre nach der Kreuzigung und der Auferstehung. Wir wissen ja, es war vielleicht nicht ganz so ganz genau, aber irgendwie muss man mal einen Tag finden. Also 2033, die Welt ist erreicht mit dem Evangelium. Leute, glaubt ihr, die Moslems übernehmen und kicken Jesus vom Thron? Ich meine, mal ganz ehrlich, lass mal Kirche im Dorf. Jesus sagt, was ich am Anfang gesagt habe, am Ende wird das Evangelium verkündigt. Vielleicht sind wir da, ansonsten haben wir nur Gas gegeben, kann auch nicht schaden, damit jeder das Evangelium hört. Aber ich glaube, wir sind in einer Zeit, die wirklich historisch ist. Dann haben wir in diesem Jahr Pfingsten in Jerusalem auf den Southern Steps, das ist der Ort, wo Petrus gepredigt hat, nachdem der Heilige Geist kam, haben wir für diese Dekade gebetet. Und das war etwas, was ich so noch nie erlebt habe. Ich war 4 Wochen zuvor in Jerusalem, wir haben tonnenweise TV-Aufnahmen gemacht und dann stand ich an dieser Klagemauer, gar nicht so am Klagen, ehrlich gesagt, sondern der Gedanke kam irgendwie, ich sag, Herr, wenn wir dort beten und zwar Pfingstsonntag, an dem Ort, wo Petrus gepredigt hat, ich wünsche mir, kann dem Gott nicht befehlen, aber Gott, hörst doch mein Gebet. Also ich glaube dir für ein biblisches Wunder. Wir haben nicht eins erlebt, es waren mehrere. Wir fahren Pfingstsonntag hin, wenn ich an den Tag denke, kriege ich eine Gänsehaut. Wir fahren Pfingstsonntag hin und es regnet. Ja, du sagst, na und? Jetzt kommt aber der Punkt. Ein Taxifahrer sagte einem der Leiter, seit 46 Jahren ist er in Jerusalem. Ende Mai hat es seit 46 Jahren nicht geregnet. Es gibt, steht sogar in irgendeiner Bibel drin, es gibt keinen Regen dort Ende Mai. Das gibt es nicht. Das ist, als wenn du in der Wüste stehst und seit Jahrhunderten keinen Regen, auf einmal kommt eine Wolke an, tschosch, denkst du, na, der war cool. Und das war's. Und es hat nur an dem Morgen geregnet, wo unsere Veranstaltung war. Abends hat es nochmal einen kurzen Schauer gegeben. Aber während wir dort waren, für die Pastoren in Israel war das ein Zeichen Gottes, war der Wahnsinn. Dann gab es rund 150 orthodoxe Juden, die haben aufgerufen, uns in Schutt und Asche zu legen. Ich habe ja gebetet für ein Zeichen wie eine Apostelgeschichte. Ne? Also Trabel gehört dazu. Polizei war da. Es war unglaublich. Es Schlägereien. Die Pastoren haben gesagt, sowas haben wir in den ganzen Jahren noch nie gesehen. Die haben in der Knesset über uns gesprochen und haben das, was die Jungs gemacht haben, bis aufs Schärfste verurteilt. Und dann kam der Punkt, dann saß einer der Leiter, er war der Erste, der dran war zu beten, ich war dann der Zweite, er betet und sagt, Werner, gib mir das Mikrofon. Ich bete und ich denke, Mist, das Mikrofon ist kaputt, nimm das nächste, nimm noch eins. Es wurde live im Fernsehen übertragen auf vielen Plattformen, da hat man nichts davon gesehen. Und ich bete und hatte eins auf dem Herzen zu beten, Herr, nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist. In dem Augenblick, wo er hat gerade noch Werner gesagt, ich nehme das Mikrofon, eine Zehntelsekunde später, der ganze Strom ist ausgefallen. Aber nicht, weil wir ein Problem mit unserem Generator hatten, sondern in dem ganzen Teil, was Sie erzählt haben, in dem Teil von Jerusalem ist der Strom ausgefallen. Und jemand sagte, Werner, ich glaube, du hast angefangen zu beten. Der Herr hat unseren Strom abgedreht, damit seine Power kommen kann. Ihr Lieben, manchmal ist es so, unsere Power muss abgeschaltet werden, damit seine Power kommen kann. Und heute am Ende beten wir, dass seine Power kommen kann. Wir gehen doch morgen nicht raus, weil wir gut drauf sind und irgendwie, sondern weil wir erfüllt sind von seiner Kraft, um ein Zeuge für ihn zu sein. So, jetzt, ihr Lieben, schauen wir ganz kurz in Gottes Wort. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben, aber wir haben Zeit, oder? Ich bin ja von No Limit. Ist ja gut, dass man so einen Laden hat. Ne? Also, und zwar, schlagt auf, Matthäus 9. Schlagt auf, sage ich, und scroll runter. Ich schlag auch auf. 35 und nächste Verse. Und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Er heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen. So ist unser Gott. Weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach der Herr zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber immer noch das gleiche Problem, es sind weniger Arbeiter. Darum, und das werden wir heute auch tun, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Jetzt klappen wir nochmal ganz schnell den nächsten Vers da mit rein, diese Zahlen und die Nummern, wie die Kapitel sind, das hat man erst später eingeführt. An sich geht es hier weiter. Da rief er seine Jünger, und zwar 12, zu sich und gab ihnen ein Traktat. Nein, Vollmacht. Amen. Über die unreinen Geister, die gibt es übrigens auch in Stuttgart, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Also mal ganz kurz hier 4 Punkte. Ich weiß noch, wie ich die Predigt, was Ähnliches im Amazonas in Brasilien losgelassen habe, über Matthäus 9, vor, ein paar tausend Pastoren. Und ich habe schon ein echtes Feuerwerk gezündet, habe erzählt, wie wir in 10 Jahren die Welt erreichen können. Und habe aber wirklich ein Knaller nach dem anderen losgeschossen. Und dann sagte so ein junger Typ, war ja nichts Neues. Ich sage, es gibt ja nichts Neues, die Bibel ist vor rund 2000 Jahren geschrieben. Was soll es Neues geben, steht alles drin. Wir entdecken nur immer wieder Sachen neu, aber er sagt, gibt es nichts Neues. So, am Abend habe ich gesagt zu jemandem, sag mal, was ist denn die schlimmste Gegend in Manaus? Ja, das ist am Hafen, da sind die total kaputten Drogenabhängigen. Also die leben zum Teil nur noch ein paar Wochen, Monate, die sind völlig fertig. Ich sage, na wunderbar, da gehen wir doch hin. Da müssen wir doch Menschen erreichen mit dem Evangelium. Und dann sage ich zu dem Typen, der gesagt hat, nichts Neues, sage ich, Mensch, ich gehe heute Abend dahin, kommst du mit? Nee, ich bleib lieber in meinem Hotel. Da habe ich gedacht, wisst ihr, was das Neue? Das Neue ist, das, was wir hören, zu tun. zu tun. Es nur zu hören, wenn du heute auf irgendeine neue Offenbarung wartest, geh nach Hause, es kommt nichts. Vielleicht für dich schon, aber das Entscheidende ist, die Dinge zu tun. Nur neue Dinge zu hören. Ach komm. Aber die Dinge zu tun, das macht Spaß. Wirklich Spaß. Also das Erste, was wir hier lesen, ist, Jesus war aktiv. Ihr Lieben, wir folgen nicht Buddha nach. Der sitzt da und guckt aus dem Fenster. Wenn du nur als Christ meditieren willst und nichts tun willst, musst du Buddhist werden. Sorry, ist die falsche Religion. Ja, ist ja so. Ich sag's, wie es ist. Christen wurden Christen genannt, doch nicht, weil sie in die Kirche gingen, sondern weil sie waren wie Christus. Deswegen waren sie Christen. Heute sind wir Christen, weil wir in den Laden gehen mit der Nebelmaschine, aber sorry. Christen waren Christen, das ist der Ursprung von dem Wort Christen. Weil wir kleine Christusse sind. Morgen übrigens gehen eine ganze Reihe kleine Christusse in die Innenstadt von Stuttgart. Und werden genau das tun, was wir gerade hier gelesen haben. Wir werden aktiv, wir sehen Menschen, wir haben Mitleid, erzählen ihnen von Jesus. Unser Gott ist aktiv. Überleg mal, als er vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, das Universum geschaffen hat. Glaubst du, dass Gott Spaß hat? Ich weiß nicht, wie dein Gott aussieht. Also meiner hat Spaß. Jetzt stell dir mal vor, der hat den Affen geschaffen. Du meinst, der sitzt da wie so ein deutscher Beamter, nachgemessen, 48 Zentimeter hoch. Gut, nächster. Ich glaube, Gott hat richtig Freude gehabt, als er den Affen da an den Start gebracht hat. Gott, wie süß, guck mal, den kleinen Marienkäfer. Und trotzdem ist er Gott, er ist es. Ach, Gott ist so genial. Hör ich mal, 40.000 verschiedene Fruchtsorten hat er geschaffen. Für mich Mango, Erdbeeren, für dich Brokkoli. Aber für jeden von uns, weil er uns liebt. Wisst ihr, Gott ist aktiv, aber jetzt kommt das Ding. Das war der Spaßfaktor. Die Schöpfung. Die Erlösung, kein Spaß. Ich weiß noch, wie ich einmal in New York am Flughafen stand und ich habe die Geschichte der Kreuzigung gelesen, was dahinter steckt. Wisst ihr, wir ja manchmal, wenn wir schon lange dabei sind, so ein Bild, wie Jesus am Kreuz hängt, da natürlich auch noch hier mit so einem großen Umhang, er hing splitternackt am Kreuz. Und dann läuft irgendwie so noch mit geföhntem Haar und Bachmusik im Hintergrund, nichts da. Wisst ihr, als ich gelesen habe, was geschehen ist, als Jesus gekreuzigt wurde, als er ausgepeitscht wurde, die Peitsche, da waren kleine Glasstückchen, Metallteile eingeflochten. Menschen sind schon gestorben, wenn sie ausgepeitscht wurden. Es war so entsetzlich. Die Kreuzigung ist so, man kann es sich nicht vorstellen. Und er hat es getan, weil er uns liebt. Er hat es getan, weil er gesagt hat, ich bin eher bereit, am Kreuz zu sterben, als ohne uns die Ewigkeit zu verbringen. Unser Gott ist aktiv und er ruft uns als Christen nicht in einen heiligen, unheiligen Aktivismus, aber in einen heiligen Aktivismus. Wir, wenn wir Jesus nachfolgen, sollen aktiv werden. Wisst ihr, wir können im Geist liegen und so weiter. Entscheidend ist nur irgendwann, dass wir wieder aufstehen und hingehen. Wisst ihr, aber manche, die liegen zu lange. Jesus sagt ganz klar, Matthäus 4, 39, folge mir nach und ich mache euch, also wenn wir Jesus nachfolgen, haben wir gar keine andere Option. Folgt mir nach und ich mache euch zu Menschenfischer. Wisst ihr, und hier gibt's in der Gemeinde so viel Irrlehre. Ja, Evangelisation, das ist nur für einige wenige. Wisst ihr, ich habe Briefe gelesen von anerkannten Predigern, die geschrieben haben, tollen Leuten, die ich echt schätze, und haben sie berichtet, ja, und der Mensch ist verloren, wir müssen das Evangelium verkündigen. Das ist meine Berufung, eure Berufung ist nur Geld zu geben. Das ist ja die katholische Kirche, das ist Ablasshandel. Ich meine, ganz ehrlich, wir von Go Movement, wir brauchen Millionen von Euro, ich mache keinen Aufruf hier jetzt, Geld zu geben. Du könntest uns das ganze Geld geben, aber trotzdem bist du berufen, das Evangelium zu verkündigen. Wisst ihr, es gibt so viel Falsches im Leib Christi, was Evangelisation angeht. Auch weil der Evangelist Fehler macht, gestehe ich als Evangelist. Auch weil wir manchmal diese lauten Typen sind und dann sitzen andere, die sind schüchtern und denken, ja, nee, so kann ich gar nicht reden. Wisst ihr was? Mein Held in unserer Gemeinde heißt Niklas. Das ist mein totaler Held. Niklas ist, das habe ich auch schon x-mal gesagt, Niklas ist ein junger Mann, der, also introvertierter geht es nicht mehr. Absolut nicht mehr möglich. Und Niklas, der relativ zurückhaltend ist und wenig redet, hat vor 2 Jahren sich entschieden, weil wir auch die Idee hatten, jeden Tag jemand von Jesus zu erzählen. Wisst ihr, mich hat Gott am kurz vor Silvester 2020, also von 2020 auf 2021, herausgefordert, jeden Tag, und ich rede nicht von frommen Veranstaltungen, jeden Tag jemand anzusprechen. Heute war es auf dem Weg zur U-Bahn in Berlin, jemand von Karls Erdbeerstand. Gestern habe ich Schuhe gekauft, musste die zahlen und an der Kasse habe ich 3 Verkäuferinnen von Jesus erzählt. Vorgestern, warte, lass mich überlegen. So, ich habe jeden Tag eine Geschichte. Jetzt denkst du, oh Hilfe, will er mich dazu zwingen? Nein, bleib ganz entspannt. Aber am Ende fordere ich dich heraus, aber zu einem kleinen Schritt, den du gehen kannst. Das war bei mir auch ein Prozess. So, auf jeden Fall, dieser Niklas hört von unserer Geschichte, One a Day, und denkt, jetzt sind bei den Typen alle Sicherungen rausgeflogen. Und Gott fordert ihn heraus. Und seit 2 Jahren ist ein Mann, der schüchtern ist, in irgendeiner Form aktiv, um Menschen von Jesus zu erzählen. Weißt du, und dann auch, ja, die haben da eine ganz besondere Salbung. Wisst ihr, was die besondere Salbung ist? Gehorsam. Ich bin einfach nur gehorsam. Salbung kommt schon, mach dir keine Sorgen. Wenn wir gehorsam sind, kommt die Salbung. Viele wollen erst die Salbung, nix da. Aha. Und wisst ihr was, als Gott mich herausgefordert hat, das Evangelium überall zu verkünden, was soll ich denn machen, wo soll ich denn hingehen? Da habe ich empfunden, du brauchst nirgendwo hingehen, du bist schon da. Penny, Aldi, Lidl. Ich gehe aber zu Rewe, funktioniert dort auch. Tankstelle, wisst ihr, ihr Lieben, es gibt so viele Orte, wo wir das Evangelium verkündigen können. Ich war dieses Jahr im April war ich in Dubai, hatten dort ein paar Treffen und nachmittags war ich an dem Ort, wo dieses höchste Haus ist, und da war ein Restaurant und die Frau lädt uns ein. It's happy hour. Wisst ihr, das Ende der Geschichte? Ich gehe zu der hin, ich sag, es ist tatsächlich Happy Hour. Ich sag, weißt du was? Das kann die glücklichste Stunde deines Lebens werden. Resultat, die hat sich auf der Stelle dort bekehrt. Und ich bin einfach nur rumgelaufen und hab mir die Stadt angeguckt. Es war mein normaler Alltag. Jetzt bist du weder in Dubai noch, sagt jemand, Happy Hour. Aber auch in deinem Alltag gibt es Situationen, wo du Menschen von Jesus erzählen kannst. Wenn meine Frau sagt, Werner, kannst du tanken? Sag ich, ja, na wunderbar, Tankstelle, meine Chance. Geh doch mal zur Behörde. Früher hätte ich gedacht, nee, lass mich in Ruhe mit dem Kram. Heute sage ich, na wunderbar, ich erzähle den Menschen von Jesus. Dort, wo ich bin. Du bist eine Krankenschwester. Meine Frau ist bei uns die Pastorin und trotzdem arbeitet sie als Krankenschwester. Wie oft kommt sie nach Hause und sagt, das war ein harter Tag heute, aber ich habe jemanden zu Jesus geführt. Das kannst du auch. Wisst ihr, das ist meine Herausforderung. Du wirst nicht jeden Tag jemanden ansprechen. Einen in der Woche, das geht, oder? Wenn du so mal nachdenkst, einen in der Woche. Eine einzige Person. Überleg mal, wir alle würden jede Woche eine Person ansprechen. Und ich sag dir eins, nach einer Zeit merkst du, oh, ich werde abhängig. Ich gestehe vor allem, ich bin abhängig. Ich bin abhängig. Es gibt ja so Abhängigkeiten, die finde ich nicht so positiv, da macht der Herr frei. Aber das ist eine Abhängigkeit, die macht richtig Spaß. Folge mir nach und ich mache euch zu Menschenfischern. Was für eine tolle Abhängigkeit. Aber nicht aus Zwang. Nicht, weil wir es müssen. Ach, dieser Berliner Prediger. Nein, weil es einen Gott gibt, der Menschen unendlich liebt. Das ist der Grund, warum wir gehen. Warum ich nach fast 40 Jahren immer noch schwärme von Jesus. Weil er alles für uns gegeben hat. Wisst ihr, und so können wir mal ganz schnell diesen Lebensstil etablieren. Das Ganze, wie das funktioniert, dauert es ein bisschen länger, aber in Kurzform. 4 Punkte, ganz einfach, wie du aktiv wirst. Jesus war aktiv, der brauchte das Programm nicht. Der hat es gestartet. Wisst ihr, wir fangen an zu beten. Fang an zu beten, selbst wenn du jeden Tag erstmal betest. Wisst ihr, wofür du beten kannst? Geht nur auf Englisch, aber da macht's Spaß. Bete jeden Tag für Bob. Hä? Wer ist denn Bob? Ich kenne keinen Bob. Das ist Bob. Das erste B steht für Burden, für eine Last. Das ist das deutsche Wort für Burden. Für eine Last für Menschen, die Jesus nicht kennen. Bete doch mal jeden Tag. Herr, brich mein Herz mit dem, was dein Herz bricht. Einfach nur erstmal für eine Last beten. Das O bedeutet nicht, oh, ich soll jetzt evangelisieren. Das O bedeutet Open Doors. Also du sollst nicht für Open Doors beten, für Brother Andrew, der ist schon beim Herrn, aber für eine geöffnete Tür in deinem Alltag, die der Herr öffnet, Epheser 2, Vers 10, er hat die guten Werke vorbereitet, Evangelisation. Habe ich übrigens ein Buch geschrieben, Evangelisation. Es ist wirklich fun, wenn man so ein paar Dinge etabliert. Nämlich das Zweite zu entdecken, Gott hat die guten Werke vorbereitet. Er hat sie vorbereitet. Jetzt das dritte B steht für Boldness. Gott, gib mir Kühnheit. Kennst du das Gefühl, Angst zu haben, Menschen anzusprechen? Was sollen die denken und so weiter? Dafür werden wir noch beten nachher. So, Nummer eins, wir fangen mit Gebet an. Nummer zwei, entdecke doch mal deine Umgebung. Schreib doch mal auf, wo du überall bist. Also zum Beispiel jetzt hier die ganze Abteilung Lidl und Co. Restaurant. Also bei mir ist, wenn ich im Restaurant bin, was nicht so oft ist, aber also wie oft habe ich der Bedienung von Jesus erzählt? Ich stand in irgendeinem Burgerladen in Los Angeles und kam mit der Bedienung ins Gespräch und die war total offen. Ich habe der alles erklärt, dann hat die sich bekehrt und mein Freund hat sich totgelacht. Wisst ihr warum? Amerikaner sind ja nett, das würde in Berlin nie funktionieren. Das Gespräch hat so lange gedauert, dass sich hinter mir eine lange Schlange gebildet hat. Aber ich habe die Chance genutzt. Nutz deine Chance. Das funktioniert bei McDonald's, bei Burger King, bei KFC, selbst im Sushi-Restaurant. So, also, du startest mit Gebet, du entdeckst dein Umfeld und jetzt kommt Nummer drei, Aktion. Wir müssen aktiv werden. Jesus war aktiv. Und Nummer vier, und der Punkt ist wichtig, ich schreibe seit 2,5 Jahren auf, jeden Tag, was ich mache. Ich notiere es. Aber wisst ihr, was das bewirkt? Ich feiere es. Und du kannst auch aufschreiben, ich meine, ich habe nicht jeden Tag Erfolge. In Berlin gibt es nicht so viel Grund zu feiern immer. Also ich habe nicht jeden Tag eine Bekehrung. Es ist auch manchmal nicht ganz so easy. Aber trotzdem, jeden Tag habe ich eine Geschichte. Ich schreibe sie auf. Und ich habe Dinge entdeckt, die ich sonst nie gemacht hätte. Callcenter. Na wunderbar, ich habe einen neuen Handyvertrag. Ich habe mit dem Typen da von Vodafone gesprochen. Kurz meinen Handyvertrag besprochen. Hinterher ihm das Evangelium erklärt. Das geht über Telefon. Du bist bei der Telekom, funktioniert auch. Wisst ihr, nutz die Chancen und dann schreib auf, was du tust. Du wirst vielleicht auch feststellen, ach guck, ich habe gar nichts getan. Also werde aktiv und fang wieder von vorne an zu beten. So, das erste ist, Jesus war aktiv. Das zweite ist, er hat Erbarmen. Wisst ihr, Leute, seitdem ich regelmäßig mit Menschen spreche, wächst mein Empathielevel. Unglaublich. Wisst ihr, wir treffen Menschen, das wirst du nicht glauben. Ich habe eine junge Frau getroffen in München auf der Straße. Ich habe die gesehen und die sah mir, ja, zerbrochene Gestalt. Junge Frau, 28 Jahre alt. Und dann kam ich mit ihr ins Gespräch. Und da erzählt sie mir ihre Geschichte. Und da standen Tränen in den Augen. Sie war 5 Jahre alt, als sie das erste Mal von ihrem Großvater vergewaltigt wurde. Regelmäßig, über Jahre. Mit 15 ist sie entkommen und läuft in die Hände eines Zuhälters und wurde zum Sexsklaven. Und heute oder damals war sie eine Domina. Ich stand vor ihr, ich konnte nur noch weinen. Wenn du solche Geschichten hörst, ich meine, so tragisch ist nicht jeder. Es sind so viele Menschen, die in Nöten leben, die keinen Gott haben. Da habe ich mit ihr gebetet. Und dann habe ich sie angerufen, wollte sie versuchen, irgendwo in der Gemeinde zu vermitteln. Und sie sagt, Werner, als du gebetet hast, ist was Finsteres von mir gewichen. Wisst ihr, Jesus hat Erbarmen und Mitleid. Wenn ich manchmal mit Menschen spreche und sie sagen, ja, wie kann Gott Leid zulassen? Das ist ein komplexes Thema, es gibt einfache Antworten drauf. Können wir morgen drüber reden. Aber es gibt so ein Leid in unserem Land und Jesus hat Mitleid. Aber er hat auch die Power, das Leid zu beenden. Und von Menschen, die in tiefstem Leid leben, das Ganze umzudrehen. Wie unser Reinhard das gesagt hat, aus dem Minus wird ein Plus. Jesus hat Erbarmen. Und ihr Lieben, das Schlimmste, vor dem Menschen stehen, ist die ewige Verlorenheit. Gar nicht mal das Leid auf dieser Erde, das ist irgendwann zu Ende. Irgendwann in 100 Jahren ist alles Leid hier, zumindest von uns jetzt, beendet. Aber das größte Leid beginnt, wenn wir vor Gott stehen und die Ewigkeit ohne ihn verbringen. Das sagt Jesus ganz klar. Aber Jesus will das nicht, das sagt die Bibel sowas von klar, 1. Timotheus 2. Gott will nicht, dass nur einer verloren geht. Jesus starb am Kreuz für jeden hier in dieser Stadt, für jeden in Deutschland, für jeden, der nächste Woche beim Christopher Street Day ist, oder ist das nächste Woche, für jeden hat er sein Leben gegeben. Für jeden. Ist dein Herz bewegt darüber, was Gottes Herz bewegt? Und wisst ihr, Gott feiert nicht, wenn wir feiern. Wir denken, ja, wir machen tollen Lobpreis, er feiert auch. Sagt Jesus nicht. Im Himmel gibt es nur eine Party und die ist richtig dicke. Lukas 15. Verlorene Münze, Schaf, Sohn. Wann wird gefeiert? Als das Verlorene gefunden wurde. Wenn Menschen zum Glauben kommen, feiert der Himmel. Also ihr habt da ein bisschen für Party gesorgt. Wir werden morgen nochmal einen drauflegen. Dass Menschen gerettet werden, dass Menschen zum Glauben kommen. Wisst ihr, etwas Kostbares ist verloren. Wisst ihr, wer mein Lieblingsprediger ist, mit weitem Abstand. An sich müsste ich sagen, Rainer Bonke, natürlich, klar, aber es ist noch einer drüber, weil der strahlt auf eine ganz andere Art. Sein Name ist John Harper, habt ihr noch nie gehört? Wahrscheinlich nicht. Und das war die Botschaft von John Harper. Ihr braucht Jesus. Seid ihr gerettet? Jetzt erzähle ich in Kurzform die Geschichte. John Harper war verheiratet, seine Frau hat eine Tochter zur Welt gebracht und ist bei der Geburt gestorben. John Harper war ein Preacher, ein heißer Typ und war unterwegs mit seiner kleinen 5-jährigen Tochter auf dem Weg nach New York. Es war das Problem 1914, er befand sich auf der Titanic. Er hat natürlich das Evangelium verkündigt. Und dann war John Harper, weil er nun seine Frau tot war und er der einzige Erziehungsberechtigte, der Vater von der kleinen süßen 5-Jährigen war, durfte er im Rettungsboot sitzen. John Harper sitzt im Rettungsboot und hört die Schreie. Hilfe! Man kann sich's nicht vorstellen. Über 1000 Menschen im Ozean ertrinken. Es muss entsetzlich gewesen sein. Rettungsboote waren halb leer. Ich habe gedacht, das ist wie die Gemeinde. Das ist wie die Gemeinde. Kein einziges Rettungsboot ist hingefahren. John Harper sitzt im Rettungsboot, nimmt seine 5-jährige Tochter und sagt, Sweetie, bye bye. Und verabschiedet sich von seiner Tochter. Springt in das eiskalte Wasser rein. Schwimmt hin zu den Ertrinkenden und dort predigt er seine finale Botschaft. Seid ihr gerettet. Ihr braucht Jesus. Und vor ihm, das ist sein letzter Bekehrter, für mich der John Harper, der glüht, das kann man sich nicht vorstellen. So unbekannt, aber der wird im Himmel deutlich leuchten, glaube ich. Sein letzter Bekehrter war gerade am Ertrinken. Da zieht John Harper seine Weste aus, seine Rettungsweste, die hat er ja bekommen im Boot, und sagt, ich brauche die nicht mehr, weil ich gehe nicht unter, ich gehe nach oben. Der Typ überlebt, John Harper ertrinkt. Und der Typ sagt hinterher, John Harper hat mich gerettet, 2-mal. Nummer 1, er hat mir seine Rettungsweste gegeben. Aber Nummer 2, er hat mir von Jesus erzählt. Wisst ihr, die Herausforderung ist nicht, du sitzt im Boot und musst ins eiskalte Wasser und musst ertrinken. Nein, aber die Herausforderung für uns alle ist es, unser Boot der Bequemlichkeit zu verlassen. Unser Boot der Bequemlichkeit. Ich habe nicht immer Lust, Dinge zu machen, die ich mache. Ich hatte letzte Woche dann zu Rammstein hinzufahren, das, ach Mensch, Himmel hilf. Wisst ihr, wie ich nach Hause gefahren bin, als die Frau ihr Leben Jesus gegeben hat? Das Boot der Bequemlichkeit zu verlassen. Ganz ehrlich, das ist vielleicht mal eine Stunde, das ist mal eine Überwindung irgendwo an der Kasse oder wo auch immer du bist, jemand von Jesus zu erzählen. Für den anderen kann deine Überwindung die ganze Ewigkeit bei Jesus bedeuten. Du erzählst ihm von Jesus, für dich ein kleiner Schritt, für die andere Person die Ewigkeit. Das Dritte, was Jesus sagt, die Ernte ist reif. Ihr Lieben, das glauben wir manchmal in Deutschland nicht. Aber dort steht ja nicht, die Ernte ist reif, Klammer auf, außer in Deutschland, Klammer zu. Die Ernte in Deutschland ist reif. Sie ist reif. Nicht jeder. Nein, nicht jeder. Bei manchen dauert es länger, bis er sein Leben Jesus gibt. Und für manchen ist es auch zu spät. Aber die Ernte ist in Deutschland ist reif. Als wir mit Summer to Go angefangen haben, und was habe ich alles gehört? Also Ruhrgebiet ist das Grab der Evangelisten. Da sage ich, wunderbar, wir machen den Sarg auf, wir lassen sie alle raus. Und wir haben so viele Bekehrungen erlebt im Ruhrgebiet. Dann waren wir in Norddeutschland, da ist ja ganz schlimm. Ich meine, ihr seid ja ein bisschen fröhlicher hier, ne? Aber der Norddeutsche, wenn er begeistert ist, sagt er, moin, moin. Dann sind wir nach Norddeutschland gefahren. Ich habe gedacht, Leute zu unserem Team, die sind alle offen, fast alle. Die warten auf uns. Komm, wir erzählen denen von Jesus. Was wir erlebt haben in Lübeck auf der Straße. Ein 13-Jähriger hat einen Stock ins Auge gekriegt, hatte nur eine Sehkraft von 20% maximal, wurde operiert, nichts ist passiert. Ein 11-Jähriger aus unserem Team legt ihm die Hände auf und der ist vollständig geheilt. Ein 11-Jähriger in Norddeutschland. Einer von unseren Leuten trifft einen Moslem. Oh ja, und dann noch ein Missionar, ein ganz krasser Typ. Die erste Stunde war noch so ganz nett, also ein bisschen Austausch und so weiter. In der zweiten Stunde, unser Freund dreht richtig auf und heizt dem ein. Ihr Lieben, wenn ihr ein paar Dinge wüsstet von Mohammed, Und der Moslem sagt, ich weiß. Und am Ende bekehrt er sich auf der Straße. Wisst ihr, die Leute sind offen. Sie sind offen. In Ostdeutschland, ich kann hingehen, wo ich will. Natürlich nicht jeder. Manch einer sagt, Leute, ihr habt doch vollkommen ein Rad ab. Völlig ein Rad ab. Aber wir, die Wissenschaft, wir wissen, wir stammen vom Affen ab. Uga, uga. Aber ihr spinnt doch völlig. Leute, die Ernte ist reif in unserem Land. Sie ist reif. Es gibt nur ein Problem in Deutschland. Der Arbeiter sind wenige. Es gibt noch zu viele U-Boot-Christen. Aber vorbei mit blub, blub, blub. Wir wollen, dass die Christen auftauchen am Montag, am Dienstag, auf dem Arbeitsplatz, am Mittwoch, in der Uni, am Donnerstag, in der Schule, am Freitag. Leute, wir wollen das Land erreichen mit dem Evangelium. Punkt. Wir haben nur ein Problem. Wisst ihr, was das Problem ist? Es ist nur in unserem Kopf. Das einzige Problem. Menschen wollen nichts hören von Jesus, hier wird keiner geheilt und so weiter. Es ist alles nur im Kopf. Wisst ihr, ich habe vor ungefähr 15 Jahren festgestellt, meine einzige Betätigung sportlich ist Samstagabend 18 Uhr Bundesliga, 23 Uhr Boxen, Sonntag 14 Uhr Formel 1. Das war so mein Sportprogramm. Also als ich noch mehr in Berlin war. Das muss ich ändern. Also das wird auf Dauer nicht gut gehen. Also habe ich angefangen, bin ein bisschen gelaufen, so halbe Stunde, ich schon Seitenstiege gehabt, gerade noch so. Ich dachte, also sportlich bin ich nicht, vielleicht soll ich doch lieber zurück zur Bundesliga. Und dann habe ich immer mehr und immer mehr gemacht. Am Anfang, das Problem war nur im Kopf. Ich schaffe maximal eine halbe Stunde. Maximal eine halbe Stunde, mehr geht gar nicht. Jetzt spule ich mal ein bisschen vor. Ich bin im letzten Jahr, also vor 10 Jahren habe ich einen Ironman gemacht, das komplette Programm. Und letztes, habe ich auch gedacht. Ich habe gedacht, ich sterbe. Und letztes Jahr bin ich 120 Kilometer gelaufen. So am Stück, ich meine, so jetzt in 22 Stunden. Einfach nur mal so, tschip, tschip. Das war eine Nahtoderfahrung. Wirklich, ich habe bei 110. Ich habe gedacht, jetzt, meine Frau sagt, hör auf, du brichst zusammen. Ich sage, ich laufe weiter, knall in den Zaun rein, prall ab, knall ins Auto. Aber ich habe es geschafft. Wisst ihr, unsere Grenzen sind oft nur im Kopf. Ich meine, es gibt schon natürliche Grenzen, klar. Aber die Grenzen sind ganz oft im Kopf. Die Probleme sind nur im Kopf. Ich kann keinen bei Lidl ansprechen an der Kasse. Echt nicht? Stell dir mal vor, du gibst denen 100 Euro und der gibt dir nur auf 50 zurück. Sprichst du den nicht an? Da wollen wir mal gucken, ne? Aber wenn es um Jesus geht, kannst du ihn genauso ansprechen. Wisst ihr, das Problem ist nur im Kopf. Eine Geschichte, die für mich wirklich, die mir gezeigt hat, das Problem ist nur im Kopf, ist schon länger her. Da kam ein Musiker nach Berlin, der, ich würde mal sagen, kommt aus der Abteilung stockokkult bis völlig finster. Absolut, also damals das Krasseste, was es gab, hat eine große Show gemacht und ich habe die Poster gesehen, der sah ganz übel aus. Und dann sage ich zu meiner Frau, du Süße, da fahren wir jetzt mal hin. Also mit mir zu verheiratet sein, ist echt manchmal nicht ganz easy. Meine Frau würde jetzt sagen, Amen. Ist so. So, und ich sage, pass auf, wir gehen jetzt hin, dem Typen werden wir von Jesus erzählen und wenn der ausflippt, der ist ja komplett dämonisiert und mir einen auf die Schnauze haut, dann renn ganz schnell weg. Und das war der Plan und gedacht habe ich, meine Süße läuft und ich renne hinterher. Aber jetzt kommt's. Das ist jetzt so ein bisschen flapsig. Ich bin hingefahren, habe echt Muffe gehabt. Ich sag's wie es ist. Ich habe echt Angst gehabt. Kennst du das Gefühl? Ich rede ja nicht mit solchen okkulten Typen. Ja, manchmal reicht ja wirklich schon der Nachbar. Aber ich bin hingefahren und ich dachte, was passiert, wenn der jetzt völlig ausrastet? Ich habe richtig Angst gehabt. Und dann fuhr ich vor und steig aus meiner kleinen Kiste dort und sein Auto kam, Mega-Limo, Stretch, oh, dickes Gerät. Und ich dachte, oh, jetzt steigt er aus. Oh, Werner. Kennst du diesen Krieg im Kopf? Soll ich was sagen, soll ich nichts sagen? Soll ich was sagen, soll ich... Oh, ich habe den Krieg auch schon manchmal verloren. Da habe ich gesagt, Herr, es tut mir leid, ich tue Buße. Beim nächsten Mal, ich stehe wieder auf, mach weiter. Manchmal habe ich versagt, ja? Dann geht's wieder weiter. So, dann sah ich den Typen, er steigt aus und dann habe ich ihn gesehen. Ich dachte, ach nee, das ist nur ein kleiner Kerl. Das war's? Und dann habe ich mich selber ermutigt. Leute, wir müssen uns manchmal selber ermutigen. Dann habe ich gedacht, Werner, guck dir den Typen an. Der ist, naja, 1,30 jetzt nicht, aber keine Ahnung, wie groß. Der ist ja, ist ein kleiner Kerl und hat dann noch so riesen Hacken, eine große Plateauschuhe. Ich sag, der ist ja mal gerade so hoch, voll mit Dämonen. Du bist so hoch, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Da habe ich mir selber in den Hintern getreten, bin hingegangen. Hab angefangen, mit ihm zu reden. Er hat gerade so Autogramme gegeben mit drei umgedrehten Kreuzen. Ich sag, Mensch, warum drehst du die um? Das kann man nicht kopieren. Ich bin relativ flexibel und spontan. Auf jeden Fall kam ich mit ihm ins Gespräch. Übrigens, morgen zeige ich euch, wie man Gespräche beginnt. Unbedingt wichtig. Kleiner Werbeblock so eingeschoben. Wir kamen ins Gespräch und dann fange ich ihm an, von Jesus zu erzählen. Und er öffnet sich total und sagt, ich war früher in der Kirche und ich bin so enttäuscht von Christen. Und das Ende der Geschichte war, meine Frau musste nicht weglaufen und ich schnell hinterher. Das Ende der Geschichte war, er stand vor dem Eingang der Konzerthalle und er wollte mit mir reden. Und der Manager zog ihn rein. Er wurde weggezogen. Wisst ihr, das Problem ist nur im Kopf. Nächste Woche zum Beispiel Christopher Street Day. Was geht in deinem Kopf vor, wenn du an das denkst? Dort sind Menschen, die wurden missbraucht. Dort sind Menschen, die liebt Gott. Ja, es gibt Menschen auch, die in Sünde leben. Dafür ist er ja gestorben. Wisst ihr, das Problem ist ganz oft nur in unserem Kopf. Aber was haben wir vorhin gesungen? Johannes 4, 35. Öffnet eure Augen, die Ernte ist reif. Manchmal müssen wir nur die Augen öffnen. Die Ernte ist reif. Die Ernte in unserer Umgebung ist reif. Die Ernte dort, wo du bist, ist reif. Dort warten Menschen auf dich. Die warten auf dich, dass wir gehen. Letzter Punkt, dann beten wir. Ich glaube, jetzt ist auch gut, oder? Können wir weitermachen. Also. So, und jetzt sagt der Herr, ich werde euch die Power, die Kraft meines Heiligen Geistes geben. Wenn er gedacht hätte, na, die kriegen es auch ohne mich hin, hätte das ja nicht gemacht. Aber er wusste, wir schaffen es nicht ohne seine Kraft. Er wusste, dass wir mit Angst zu kämpfen haben. Er wusste all das, was uns abhält, Menschen von Jesus zu erzählen. Er kannte das alles und sagt sich, sie werden es nicht schaffen. Ich meine ganz ehrlich, wenn ich die Krückeltruppe damals gesehen hätte, Petrus und Co., hätte ich gedacht, die schaffen es doch nie. Also wart mal ab, was aus diesen Männern passiert. Der Petrus, der gerade noch vor der Frau eingeknickt ist und sagte, ich kenne ihn nicht. Ich meine, Petrus hat ihn dreimal verraten. Er hat Angst gehabt vor einem jungen Mädel. Dann kam die Power des Heiligen Geistes und der gleiche Petrus stand auf, furchtlos, kühn. Wisst ihr, da kann man reinwachsen. Da kann man reinwachsen. So wie ich. Ich habe nicht angefangen mit 120 Kilometer, sondern mit kleinen Schritten. Du kannst in Dinge reinwachsen. Ich mache mittlerweile Dinge, die hätte ich mir nie zugetraut. Niemals. Ich hatte dieses Jahr eine Konferenz gehabt in Äthiopien. Wir haben erst eine Riesendenomination trainiert in persönliche Evangelisation. Da waren, weiß ich, Millionen Christen draußen deswegen. Völlig abgefahren. Und da haben wir gedacht, da gibt es eine kleine Stadt, Jijiga, an der Grenze von Somalien. Kannst ja mal googeln bei Open Doors, auf welchem Platz Somalien steht. Nummer 2. Also nicht gerade, ist nicht so kurz vor Österreich. Somalien kommt direkt nach Nordkorea, vor Afghanistan. Das ist Somalia. Also habe ich gedacht, Mensch, wir sind an der Grenze von Somalien. Wir gucken doch mal, ob wir reinkommen. Ich meine, ich wäre nicht Werner, wenn ich es nicht versuchen würde. Also habe ich unseren Leuten gesagt, komm, wir mieten einen Jeep, wir fahren nach Somalia und wenn wir reinkommen, kommen wir rein, wenn nicht. Und dann lese ich in der Nacht so ein bisschen im Internet etwas über Somalia. Manchmal ist gut, wenn man nicht alles weiß, aber im Internet lese ich, nur ganz wenige Westler gehen rein und von diesen ganz wenigen kommen auch nur ganz wenige wieder raus. Ich sage, Mensch, tolles Wort der Ermutigung. Klasse. Und da habe ich gebetet, Herr, wenn das Ding von dir ist, gehe ich rein, wenn nicht, mach die Tür zu. Wir fahren hin, war ja nur eine Dreiviertelstunde Fahrt. Wir stehen an der Grenze, zuerst die äthiopische Grenze. Und der Grenzbeamte sagt, ja, ihr könnt gar nicht rüber, weil ihr habt nur ein Single-Entry-Visa. Das heißt, ihr kommt nur einmal ins Land rein. Ihr verlasst das Land, ihr habt gar kein Visum, um wieder reinzukommen. Das ist jetzt echt schlecht, ich wollte ja rüber. Naja, dann, ich meine, es ist ja nicht wie auf dem Jahrmarkt oder wo auch immer, da kann man ein bisschen verhandeln oder auf dem Markt. Also die Kilo Tomaten doch nicht für 3,90 Euro, gibt es ja heute für 2,70 Euro. Da kannst du ja nicht verhandeln. Und wir haben mit dem verhandelt, das war echt lustig. Nach einer, weiß nicht, wie lange sagt er, okay, ihr lasst eure Ausweise hier, ihr geht rüber und kommt nach anderthalb Stunden wieder. Ich sage, das ist der Deal. Und in dem Augenblick hat der Herr unser Gehirn irgendwie abgedreht. Also ich weiß nicht, man kann es nicht anders beschreiben. Wir gehen also mit einer ganzen Gruppe, das waren ja Äthiopier, für die ist das gar kein Problem, aber zwei Kalkleisten, also zwei Weiße. Wir gehen rüber und jetzt, ich meine, jetzt betreten wir gerade das Landplatz Nummer 2 auf der Open Door Index. Und wir gehen einfach durch. Und wir gehen ja rein ohne Ausweis, ohne Visum. Ich meine, das alles, das geht gar nicht. Keiner fragt. Wir gehen einfach durch. Ich dachte, ist das krass? Jetzt bin ich drin. Kaum war ich drin, habe ich schon für den ersten Kranken gebetet. Ich meine, dort öffentlich zu evangelisieren, ist das komplette No-Go. Da ist mindestens Knast, wenn nicht gar, wenn du den Herrn schnell sehen willst, ist das der richtige Ort. Oh. Wir gehen rum, ganz entspannt, erzählen Menschen von Jesus, haben 4 Moslems zu Jesus geführt. Also wirklich, wir waren völlig, irgendwie völlig entspannt, als wenn uns der Herr so dann Liter geistlichen Baldrian gegeben hat. Wir waren völlig ruhig. Und ich habe gerade noch einen Moslem zu Jesus geführt, kommt so ein Soldat an mit seinem Gewehr und sagt, komm mit. Wir folgen dem nach, ich sehe Immigration, also jetzt müssen wir in Immigration, wie heißt das auf Deutsch? Manchmal ist es schlimm. Einwanderung, genau. Einwanderung? Ne, die ist, ja. Da muss wir jetzt hin. Ich meine, was machen die im Normalfall? Die fragen als allererstes nicht, wie geht's der Familie? Was macht die Frau? Sondern zeigen Sie mir einen Ausweis. Ja, der lag auf der anderen Seite. Wir hatten keinen. Kein Visum, gar nichts. Wir stehen bei Immigration drin Und der fragt, zeig mal das Handy. Ich sag, willst du es kaufen? Der hat nur die Bilder gecheckt und dann konnten wir wieder gehen. Dann gehen wir wieder rüber, sammeln unseren Ausweis und fahren nach Hause. Am nächsten Morgen realisiere ich, was wir da gemacht haben. Als ich gemerkt habe, was wir da gemacht haben, da hat der Herr wieder das Gehirn angeschaltet. Ich bin komplett durchgedreht. Ich habe alle angerufen, die ich konnte. Ich sage, stell dir vor, wir waren in Somalia, völlig verrückt, ohne Visum, kein Ausweis, nichts. 4 Moslems haben sich bekehrt. Das ist total verrückt. Aber wisst ihr, was ich sagen wollte? Ich bin von Natur aus ein mutiger Mensch. Wisst ihr, was das bedeutet? Ich habe Angst und mache es trotzdem. Das ist der Punkt. Ich bin nicht mutig, wenn ich heute Abend ins Hotel gehe und mich ins Bett lege. Da brauche ich keinen Mut zu. Aber vielleicht brauchst du Mut, morgen früh auf die Straße zu gehen. Und du hast Angst und du machst es trotzdem. Du machst es trotzdem. Und auf einmal merkst du, du hast Angst, aber dann kommt der Herr. Und der Herr kam in Somalia. Und wir waren vollkommen entspannt. Und Moslems haben sich bekehrt. Wir haben für die Kranken gebetet, dann sind wir wieder gegangen. Wisst ihr, Mut ist, was haben wir? Einen Geist der nicht der Furcht, sagt die Bibel, sondern ein Geist der was? Der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit. Das ist der Heilige Geist, den wir empfangen haben. Wir haben keinen Geist der Furcht. Und ihr Lieben, was sollten wir auch fürchten? Was sollten wir fürchten, wenn Gott mit uns ist? Also ganz klar, wir haben die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Wofür? Um in der Vollmacht und mit Liebe die rettende Botschaft von Jesus zu verkündigen. Das machen wir morgen. Nummer 2, um für die Kranken zu beten. Der Bekannte erzählte mir, sie waren in einem Zug in Russland und trafen auf einen Satanisten oder irgendeinen okkulten Typen. Und sagten, ja, wir glauben an Gott. Tatsächlich, sagt er, da habe ich echt mal eine Frage. Eure Power, O-Ton, ist viel größer als die Power, die ich habe. Warum macht ihr nichts? Wisst ihr, wir haben durch die Kraft des Heiligen Geistes, kann man nicht anders sagen, die größte Kraftquelle auf Erden. Es ist so. Ich bin auch immer wieder überrascht, wenn wir beten für Kranke. Bei mir wird nicht jeder geheilt. Ich glaube, es gibt keinen, dem es so ging, außer Jesus. Manch einer wird später geheilt, der andere auch erst im Himmel. Aber ich glaube, dass Gott heilt, und zwar heute noch, und zwar in Deutschland und morgen auf der Straße. Und das ist meine Erwartung. Und ganz einfach, Markus 16 sagt ganz deutlich, ihr werdet eure Hände auf Kranke legen. Wisst ihr, und ich bete für Kranke nicht, weil ich das Gefühl habe. Wisst ihr, gerade wir so aus der charismatischen Abteilung, wir sind manchmal so Gefühlsduselleute. Wie meine Frau bei Rosamunde Pilcher. Wisst ihr, wir sind manchmal so Pilcher-Christen. Aber wisst ihr, ich bete für Kranke nicht, weil mir mein Gefühl das sagt, sondern weil die Bibel das sagt. Und das belege ich jetzt mal mit einer ganz interessanten Erfahrung. Ich war vor schon ein bisschen her, ständig am Rumreisen, jeden Tag woanders, immer wieder predigen. Und ich war nach Wochen komplett müde, komplett am Ende. Hab gepredigt, die Leute haben sich bekehrt und wurden geheilt. Ich habe die Bühne verlassen und war happy. Ich wollte nur eins, nur noch schlafen. Ich konnte nicht mehr, ich war müde. Hier oben war komplett alles ausgeknipst. Alles war weg. Da sagt der Pastor, wenn, dann kannst du für die 3 Frauen beten. Ich sage, oh Mensch, komm, ich bin so fertig. Was haben sie denn? Ja, AIDS. Ich sage, nee, das wird heute nichts mehr. Das wird nie was. Ich kann noch so lange für die beten. Die haben AIDS. Ich wüsste nicht, was ich dagegen machen kann. Aber ich war gehorsam. Ihr Lieben, Gehorsam ist die Power. Gehorsam ist die Power. Mein Gefühl sagt, ich fühle mich sowas von elendig und schwach. Aber wisst ihr was, wie der Herr drauf war an dem Abend? Wisst ihr, wie Gott drauf war an dem Abend? Ich war nur gehorsam. Ich dachte, in Jesu Namen sei geheilt. Sei geheilt, sei geheilt. Und Werner, geh ganz schnell. Und weg war ich. 6 Monate später, Saboroge war das. Wo jetzt immer wieder in den Nachrichten ist mit dem Atomkraftwerk. War ich wieder in der gleichen Stadt. Wahnsinnskonferenz. Leute wurden geheilt. Es war absolut der Hammer. Ich verlasse die Halle und denke, Mensch, war ein guter Abend. Kommt eine Frau, Olga von der Wolga. Werner, halt. Ich muss dir was erzählen. Und dann, die heißt wirklich Olga. Und dann sage ich, Mensch, erzähl, was hast du denn? Und dann kam die Übersetzerin und erzählte, und sie sagte, ich war eines der drei Frauen an dem Abend, als du gebetet hast. Da ging bei mir sofort die Lampe an. Da dachte ich, jetzt weiß ich ganz genau damals, wo ich so vollkommen fertig war. Und was ist passiert? Ja, sie sagte, der Arzt hat mich schon gewarnt, mein Zustand ist sehr schlecht, ich mach's nicht mehr lange. Und dann hast du gebetet, salbungsvoll, völlig erschöpft und müde. Aber wisst ihr was? Selbst wenn wir müde sind, unser Herr hat die gleiche Power, die gleiche Kraft. Ihr Lieben, Salbung ist kein Gefühl. Kein Gefühl. Salbung ist Power, ob du sie spürst oder nicht. Darum geht's doch gar nicht. Seine ganze Power kann durch dich fließen, auch wenn du völlig erschöpft bist. Ich leg dir die Hände auf und sie erzählte, sie geht zum Arzt und wird gecheckt und ist komplett geheilt, ärztlich bestätigt. Also, heute Abend haben wir vier Dinge gehört. Nummer eins, weiß das jemand noch? Wenn du Buddhist werden willst, wenn du meditieren willst, musst du Buddhist werden. Nummer eins, Jesus war aktiv. Er war aktiv. Er ruft uns auf, aktiv zu werden. Einen heiligen Aktivismus. Folge mir nach und ich mache dich zum Menschenfischer. Das Zweite ist, unser Herr hat Erbarmen. Unser Herr liebt diese Welt. Unser Herr liebt jeden Menschen in dieser Stadt, in unserem ganzen Land. War bereit, sein Leben für uns zu geben. Sind wir bereit, unsere kleine Komfortzone zu verlassen? Nummer drei, der Herr sagt, die Ernte, Klammer auf, auch in Deutschland, Schriftgröße 48, Klammer zu, ist reif. Die Ernte ist reif. Und der Arbeiter werden immer mehr. Und wir werden dieses Land erreichen mit dem Evangelium. Wir werden es, weil der Herr hat gesagt, am Ende wird auch Deutschland erreicht. Natürlich. Das Letzte ist ganz klar. Der Herr gibt uns Power. Er gibt uns seine Kraft. Und ganz ehrlich, wir können uns gut vorbereiten für morgen. Die beste Vorbereitung ist, wir sagen, Herr, komm du einfach, strecke deine Hand aus, wirke Zeichen und Wunder morgen auf dem Schlossplatz. Komm, lass uns gleich mal beten. Können wir gleich mal aufstehen. Komm, jetzt haben wir lange genug zugehört. Jetzt Action. Beten wir mal eine kleine Sekunde schon mal für morgen und dann legen wir hier los. Jesus, wir beten schon mal für morgen. Gott, du liebst dieses Land. Du willst, dass Deutschland erreicht wird mit dem Evangelium. Du bist der gleiche Gott. Du bist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Gott, wir wollen sehen, wie morgen Nachmittag Menschen überführt werden von Sünde, wie Menschen umkehren, wie Menschen gerettet werden, wie Kranke geheilt werden. Herr, wir glauben, du bist derselbe. Du sagst, geht hin, heilt die Kranken. Gott, du bist derselbe, der damals die Tauben, die Blinden, die Krüppel geheilt hat. Du bist derselbe auf dem Schlossplatz. Herr, wir wollen deine Herrlichkeit sehen. Herr, wir danken dir dafür, für das, was du wirken wirst. Aber weit darüber hinaus, Gott, wir wollen in unserem Leben, und jetzt meine ich dich, wir wollen in unserem Leben deine Herrlichkeit sehen. Gott, wir wollen den Berg der Verklärung verlassen und in das Tal gehen, wo die Menschen sind, die dich nicht kennen. Wir wollen deine Herrlichkeit sehen. Wir wollen sehen, wie wir als Licht in die Finsternis scheinen. Ich danke dir, Herr, dass du uns verheißen hast und ihr werdet Kraft empfangen. Und das gilt auch für jeden, der zu Hause zuschaut. Empfange es heute Abend. Du hast gesagt, und ihr werdet meine Kraft empfangen. Vielleicht hast du noch Angst, vielleicht denkst du, ich kann nicht so gut reden. Ich kann nicht. Ich spreche dir zu, was die Bibel sagt. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Ich vermag alles. Du bist ein Zeuge für Jesus. Du bist ein Botschafter an Christi Stadt. Du bist das Licht in dieser Welt. In dem Namen Jesus komme ich an gegen jede Furcht, Minderwertigkeit, alles, was dich abhalten will, diese kostbare Botschaft zu verkündigen. Vielleicht ist es Bequemlichkeit, dann tu Buße. In Jesu Namen sei frei. In seiner Gegenwart ist keine Furcht. In seiner Liebe ist keine Furcht. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in dein Herz durch den Heiligen Geist. Heb mal deine Hände hoch und empfange seine Kraft. Ich danke dir. Fang an zu beten. Neuen Sprachen, streck dich aus nach seiner Power. Ich danke dir für deine Kraft, die hier ist heute Abend. Ich danke dir, dass du sagst, ihr werdet nicht den Geist der Angst empfangen, sondern Geist der Kraft und der Liebe. In dem Namen Jesus zerbreche ich jede Macht der Furcht über deinem Leben und ich setze dich frei. Empfange seine Liebe, empfange den Heiligen Geist, der dich befähigt, ein Zeuge für ihn zu sein. In der Autorität Christi setze ich dich frei von jeglicher Furcht, von allem, was dich abhalten will, hinzugehen. Setze ich dich frei in dem Namen Jesus. Die Salbung zerbricht das Joch in Jesu Namen. Sei frei in dem Namen Jesus. Sei frei in der Autorität Jesu. Empfange es in Jesu Namen. Du wirst deinen Mund öffnen und das Evangelium verkündigen in Autorität, mit Liebe. Empfange die Gaben, das Wort der Erkenntnis, das Wort der Prophetie. Empfange es in Jesu Namen. Empfange seine Power. Oh Gott, du hast gesagt, Ströme lebendigen Wassers sollen durch uns fließen. Empfange es in Jesu Namen. Jesus, und du hast gesagt, geht hin, heilt die Kranken, weckt die Toten auf. Vielleicht ist dieses Verlangen in deinem Herzen, du sagst, Gott, ich möchte sehen, wie Menschen, die krank sind, geplagt von Schmerzen, blind, taub, Krüppel. Ich möchte sehen, wie du mich gebrauchst. Empfang es heute Abend. Empfang es. Setz das frei. Setz das frei über deinem Leben in Jesu Namen. Setz das frei über deinem Leben. Dring hinein. Ja Gott, ich sehne mich danach. Ich will deine Kraft erleben. Sag es ihm in deinen eigenen Worten. Sag Gott, gebrauch mich in all meiner Schwachheit. Komm mit deiner Power. Vielleicht hast du schon einiges erlebt, aber solange dein Schatten noch nicht die Krankheit wie der von Petrus, kannst du noch so viel mehr erleben. Dring hinein in eine neue Dimension. Dring hinein in das, was Gott hat. Ich setze das frei über deinem Leben. Setz dich frei in Jesu Namen. Heiliger Geist, komm. Heiliger Geist, erfüll uns. Im Namen Jesus empfange die Autorität und Kraft. Für Kranke zu beten. Rechne mit dem Außergewöhnlichen. Triff eine Entscheidung heute Abend. Gott, ich gebe mich nicht mit dem Wenigen zufrieden. Gott, ich will mehr. Sag es ihm. Gott, ich gebe mich nicht mit dem bisschen zufrieden. Ich will mehr. Das biblische Level ist ganz klar. Wir werden unsere Hände auf Kranke legen und es wird besser werden. Der Herr hat dich berufen und sagt, du, der du an mich glaubst, wirst die gleichen Dinge tun, die ich tue. Das ist das biblische Niveau. Ich setze das frei über deinem Leben. In dem Namen Jesus, ich setze dich frei. Geh hinein. Fang an zu sehen, wie du Kranken die Hände auflegst. Gib nicht auf. Gott will dich gebrauchen. Wenn ein 15-jähriges Mädchen für einen Blinden in Hamburg beten kann, kann Gott dich gebrauchen. Ich setze das frei über deinem Leben in Jesu Namen. Empfang es. Empfang es in Jesu Namen. Herr, ich danke dir für deine Gegenwart. Danke dir für deine Gegenwart, in der alles möglich ist. Danke dir, Herr. Komm mit deiner Kraft heute Abend. Erfülle uns. Strecke deine Hand aus und wirke Zeichen und Wunder. Wenn das Verlangen ist in deinem Herzen, sag es ihm. Ja, Herr, sag es ihm. Dring hinein. Setz das frei, ein neues Level in deinem Leben. Das übernatürliche Wirken zu erleben. Dort, wo du bist, in deinem ganz normalen Alltag zu erleben, wie Menschen geheilt werden, wie Schmerzen gehen, Menschen auf einmal wieder laufen können. Dein Glory-Abend kann der Aldi sein. In Jesu Namen, dein Glory-Abend kann dein Arbeitsplatz sein, deine Schule, deine Universität. Ich setze dich frei, Geschichte zu schreiben, dort, wo du bist. Glory ist nicht nur für die Church. Dort, wo du bist, ist die Herrlichkeit Gottes. Dort, wo du bist, ist seine Herrlichkeit. Dort, wo du hingehst, soll das Licht hineinstrahlen in die Finsternis. Dort, wo du bist, sollen Menschen frei werden, umkehren, geheilt werden. In Jesu Namen. Empfange es in Jesu Namen. Empfange es in Jesu Namen. Herr, wir danken dir für deine Gegenwart, in der alles möglich ist. Auch für jeden, der zuschaut. Gott, ich bete. Zieh uns hinein in eine neue Dimension. Gott, wir geben uns in Deutschland nicht mit wenig zufrieden. Gott, wir wollen sehen, wie Menschen in unserem Land, auf der Straße, wo immer wir sind, berührt werden von deiner Kraft. Wie Menschen umkehren von Schuld, sich abwenden von der Finsternis und zu dir kommen. Wie Menschen gerettet werden, weil wir Zeugnis geben. Gott, ich bete, wie es normal wird in unserem Land, dass Menschen geheilt werden, dass Blinde, Taube und Krüppel geheilt werden. Gott, ihr Lieben, lass uns mal einen ganz kurzen Augenblick beten. Wisst ihr, ich habe letztes Jahr für unser Land gebetet und ich weiß, wie manchmal das Gefühl ist. In Afrika erlebe ich so viel Bekehrung, in Lateinamerika. Aber in unserem Land manchmal denkt man, Gott, warum nicht? Und ich habe empfunden, der Tag kommt, wo die Deutschen wieder in die Kirche rennen werden, weil die Verzweiflung so groß ist. Ich habe deutlich empfunden, der weiß nicht, was noch geschehen wird nach Corona und Krieg, was immer noch kommt. Aber der Tag wird kommen, wo der Deutsche wieder nach Gott sucht. Aber wir warten nicht auf den Tag. Es gibt heute schon so viele, die suchen. Wisst ihr, lasst uns mal kurz unsere Stimme erheben und für unser Land beten. Gott, wir wollen sehen, dass in unserem Land Deutsche in Scharen wieder umkehren und Buße tun und zu dir kommen. Gott, wir wollen sehen, wie in unserem Land eine Bewegung von Norden nach Süden über unser Land schwappt. Gott, wo Menschen wieder nach dir suchen. Gott, du willst in Deutschland, dass nicht einer verloren geht, sondern alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott, wir sehnen uns danach in Deutschland nach einer biblischen Erweckung, die mit uns beginnt, Herr. Erwecke uns, Gott. Entzünde uns mit deinem Feuer. Gott, wir wollen sehen, wie in unserem Land Menschen umkehren und zu dir kommen, wie Zeichen und Wunder geschehen. Wie es normal wird für die Gemeinde, rauszugehen, das Evangelium zu verkündigen und deine Herrlichkeit zu erleben. Oh Gott, wir sehnen uns danach, in Jesu Namen. Gott, du hast unsere Nation erwählt. Du bist am Kreuz gestorben, aus lauter Liebe. damit jeder die Möglichkeit hat der Rettung. Gott, wir sehnen uns danach. Nach einem Aufbruch. Und jetzt kommt der Schlüssel. Wisst ihr, ich bete ganz oft nicht für Erweckung. Sondern wisst ihr, der Schlüssel ist, wir leben in Erweckung. Wir leben in Erweckung. Ich warte auf keine Erweckung. Ich glaube, dass wir vor einer Zeit stehen, die vielleicht wieder eine Zeit sein wird, wie nach dem Krieg, wo die Kirchen voll sind, wo der Mensch verzweifelt, wie er nach Gott sucht. Ich weiß nicht, wann der Tag kommt, aber ich weiß eins, ich warte auf nichts, sondern ich lebe erwecklich. Ich lebe erwecklich. Lass uns mal beten. Wenn das der Wunsch ist, streck dich aus nach ihm. Sag, Herr, ja, ich möchte. Ich möchte erwecklich leben. Gott, entzünde mich mit deinem Feuer. Entzünde mich mit deiner Kraft. Ich will in Erweckung leben. Gott, entzünde mich mit deiner Power. Wir warten auf nichts, Gott, sondern wir leben in Erweckung. Weil dein Heiliger Geist in uns ist. Und jetzt kommt ein unglaublicher Schlüssel. Komm, lass uns mal gemeinsam beten. Herr Jesus, die Ernte in Deutschland ist reif. Sie ist reif. Aber der Arbeiter sind wenige. Herr, gebrauche mich. Sende mich. Ich will Menschen erreichen. Leg dich doch fest vor Gott. Ich habe vor 2 Jahren gesagt, Herr, ich mache einen am Tag. Das ist vielleicht viel zu viel. Aber vielleicht sagst du, Herr, heute Abend, weil wenn das nicht konkret wird, ist es nur ein bisschen charismatisches Feeling und das war's. Aber die Action kommt, wenn du dich entscheidest. Sag doch, Herr, ich entscheide mich für eine Person im Monat oder in der Woche. Jetzt liegt's an dir. Ich habe mich entschieden. Jeden Tag eine. Die Herausforderung für dich ist vielleicht einen in der Woche. Triff doch eine Entscheidung. Sag, ja, Herr. Ich lebe erwecklich. Ich will die guten, vorbereiteten Werke erleben. Ich will erleben, wie dort, wo ich bin, ich Menschen erreiche mit dem Evangelium, wie ich ein Zeugnis bin, auf meinem Arbeitsplatz, in der Uni, in der Schule, wo auch immer du bist, bei Aldi, Lidl oder im Restaurant oder auf der Straße, an der Bushaltestelle, im Zug, egal wo du bist, in deiner Familie, in deiner Verwandtschaft, auf dem Arbeitsplatz, dein Nachbar, egal wo du bist. Triff diese Entscheidung, Herr, ich folge dir nach, ich will ein Menschenfischer sein. Das ist ein heiliger Augenblick. Triff ernsthaft eine Entscheidung. Lieber ein bisschen weniger als zu viel. Jesus, ich segne jeden Einzelnen hier in dieser Church. Herr, wir machen ein heiliges Commitment vor dir. Wir wollen, dass Menschen das Evangelium hören. Und wenn es nur ein kleiner Schritt ist, aber Herr, wir stehen vor dir und wir wollen, dass Menschen zum Glauben kommen. Gebrauche uns. Gebrauche uns in Jesu Namen. Und ich bete, dass Gott dich segnet, dass du zu einem History Maker wirst in deiner Umgebung. Ich bete, dass dort, wo du bist, in deiner Verwandtschaft, vielleicht bist du umzingelt von Ungläubigen. Ich bete, dass du zum Licht wirst dort, wo du bist, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, auf deinem Arbeitsplatz. Ich segne dich, dass du einem History Maker wirst, zu jemand, der Gottes Geschichte schreibt, dort, wo er ist. In deinem Krankenhaus, wo du arbeitest, in deiner Geschäftswelt, wo immer du bist. Ich segne dich in dem Namen Jesus, hinzugehen und das Licht in dieser Welt zu sein, in Jesu Namen. Und alle sagen Amen. Wollen wir Jesus mal einen kräftigen Applaus geben? Oh, Halleluja. Bist du auch berührt? Oh, spürst du, dass der Heilige Geist wirkt? Spürst du, dass er zu dir gesprochen hat? Zu wem hat der Heilige Geist gesprochen heute Abend? Halleluja. Wer hat sich entschieden, einen Gehorsamschritt zu gehen? Ja, du hast gehört, entscheide dich lieber für weniger, aber das, wofür du dich entscheidest, halte ein. Okay? Halleluja. Wow. So Hammer. So Hammer. Wow. Ihr Lieben, ich glaube, Deutschland ist reif. Huh? Halleluja. Wenn er solche Leute wie dich hat, ist Deutschland reif. Amen. Bobby Connor hat neulich gepredigt, hat gesagt, endlich hat Gott ein Volk gefunden, das schwach genug ist, dass er durch sie wirken kann. Amen, Halleluja. Amen. Schwach im Natürlichen, aber mächtig stark im Geist. Weißt du, es ist nicht deine Kraft, es ist nicht durch Heer und nicht durch Kraft, sondern es ist durch seinen Geist. Aber du stellst dich ihm zur Verfügung. Halleluja. Und ich glaube wirklich, ja, an diesem Wochenende und ich eben, das Ziel dieser Wochenende ist eben nicht nur, die Kraft Gottes an diesen Wochenenden zu erleben, sondern das Ziel ist, dass dieses Wochenende ein Kickstart ist, dass du die Kraft Gottes in deinem Leben erlebst, wo immer du hinkommst. Du hast es heute Abend gehört, ich muss nicht wiederholen, beim Aldi, beim Lidl, ich würde noch den Norma hinzufügen, aber wo auch immer du hingehst, dass du die Kraft Gottes erlebst und dass wirklich eine Multiplikation, ein Buschfeuer entzündet ist, wo immer du hinkommst. Halleluja, die Ernte ist reif. Jesus hat gesagt, die Ernte ist weiß. Ja, die Felder sind weiß zur Ernte. Neulich habe ich erfahren, der Bauer sagt, wenn die Felder gelb sind, sind sie reif zum Ernten. Wenn sie aber weiß sind, dann sind sie so überreif, dass die Körner schon am Rausfallen sind. Das heißt, eigentlich muss man die Felder ernten, wenn sie gelb sind, aber wenn sie weiß sind, dann muss man aufpassen, dass man kein Korn mehr verliert. So reif, hat Jesus gesagt, sind die Felder, wenn wir nur mit dem richtigen Blick schauen. Halleluja. Preist den Herrn, ihr Lieben. Wow. Lass uns dem Werner noch mal einen kräftigen Applaus geben. Vielen Dank für deinen Dienst. Wow. Und ich sage euch, wenn ihr über Livestream zuschaut, weil es sind bestimmt 500, 600 Leute heute Abend am Livestream, ich glaube, du solltest dir überlegen, ob du nicht morgen früh noch schnell hierher fahren solltest. Amen. Wenn du es sowieso schon vorhast, sei gesegnet. Wenn du es noch nicht vorhast, vielleicht ist das dein nächster Schritt. Amen. Ja, wo auch immer du herkommst, sei dabei. Morgen früh um 10 Uhr geht's weiter. Jetzt wollen wir noch eine Sammlung einnehmen. Wir wollen in die Ernte investieren heute Abend. Weißt du, wenn es einen guten Boden gibt, um zu investieren, dann ist es die Ernte. Amen. Weil was passiert, wenn du in die Ernte investierst, die Frucht ist, wie Jesus sagt, 30-fach, 60-fach, 100-fach. Ja, und darüber hinaus. Also da ist eine Verheißung auf der Ernte. Wenn du in die Ernte säst, dann säst du in das Herz Gottes direkt hinein. Ja. Und Galater 6 sagt, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Wenn wir auf den Geist säen, dann werden wir vom Geist Leben ernten. Halleluja. Und wenn du in die Ernte hineinsäst, dann säst du definitiv auf den Geist. Also, lass uns heute Abend in die Ernte hineinsäen. Wir wollen natürlich auch an diesem Wochenende, wir wollen den Dienst von Werner Nachtigall auch segnen. No Limit, Go Movement. Was auch immer, es gibt noch viele verschiedene andere Namen für verschiedene andere Dienstzweige, glaube ich, ja. Aber ich glaube, das sind die wichtigsten so, die Hauptdienste, ja. Halleluja, ist ein Multimann, Halleluja. Also, frag den Heiligen Geist, was soll ich in die Ernte investieren heute Abend? Was soll ich auch in diesen Boden hineinsehen? Frag ihn, und was er dir sagt, das tust du. Du hast ja gehört, es beginnt alles mit Gehorsam. Es geht nicht darum, dass du dich mega stark fühlst, während du gibst. Manchmal gibst du vielleicht unter Tränen, sagt das Wort Gottes. Wer mit Tränen sät, wird mit Jubel ernten. Also manchmal gibst du was du vielleicht gar nicht vorhattest. Vielleicht sagt dir der Heilige Geist einen Betrag, den du gar nicht dabei hast. Dann hast du den Vorteil bei uns, du hast eine Verpflichtungserklärung unter deinem Stuhl liegen. Das heißt, du kannst auch per Verpflichtungserklärung geben. Vielleicht säst du mit Tränen, aber ich sage dir eins, du wirst im Jubel ernten. Amen. Also wir machen hier so vor Ort, wir geben die Eimer durch, du hast die Möglichkeit, in bar zu geben, du hast die Möglichkeit, eine Verpflichtungserklärung auszufüllen, die unter deinem Stuhl liegt, die eine Hälfte tust du rein, die andere Hälfte nimmst du mit nach Hause mit der Kontonummer, überweist in den nächsten Tagen. Und wenn du über Livestream zuschaust, werden die Infos eingeblendet für dich, du kannst per PayPal, per Kreditkarte oder über Überweisung geben, einfach sei dabei, weißt du, in die Ernte zu investieren, das ist das Wichtigste wirklich auf dem Herzen Gottes in dieser Zeit, die Ernte einzubringen. Halleluja. Okay, gib mir die Eimer durch und du tust das, was er dir zeigt. Während es durchgeht, wir haben bei uns so eine Tradition, in Anführungszeichen, hier bei Glory Life. Immer wenn wir die Sammlung einnehmen, in der Zeit, wo die Sammlung eingenommen wird, lese ich ein oder zwei Zeugnisse vor von dem, was Gott aktuell getan hat. Und heute lese ich dir natürlich ein evangelistisches Zeugnis vor, was Gott evangelistisch getan hat. Ich muss nur gucken, ob ich es finde. Halleluja, wo haben wir es denn? Preist den Herrn. Oh, Halleluja. Puh, danke Jesus. Wow. Ich bin noch völlig geplättet. Halleluja. Na, wo habe ich es denn? Ich habe so viele Zeugnisse hier, jetzt nur das Richtige nicht da. Ach, pass auf. Svetlana, erzähl es doch selber. Erzähl dieses eine Zeugnis, das ist gerade vor ein oder zwei Wochen passiert, von der jungen Frau. Wo ist es, Svetlana? Ich habe dich gesehen, ja. Genau. Erzähl doch das Zeugnis von der jungen Frau, die mit dem vernarbten Arm, für die du gebetet hast. Erzähl doch kurz, was passiert ist. Okay, erinnerst dich? Ja. Wir erzählen immer Zeugnisse, die ganz frisch sind. Ja, das ist jetzt kein Zeugnis von vor zwei Jahren, sondern es ist von vor, glaube ich, zwei Wochen oder so. Halleluja. Okay, erzähl. Ja, genau, das war auf meinem Arbeitsplatz. Gell? Amen. Genau. Nicht beim Lidl, aber immerhin. Genau. Ich habe alles getan, was muss getan werden. Ja. Und dann, ihre Hände waren unter dem Tisch. Ja, also die Frau war Eine bei mir Frau. Im Büro. Genau. Als sie aufgestanden ist, ich habe gesehen, dass sie komplett die Hände vernarbt hat. Ja. Vom Ritzen wahrscheinlich. Ja, genau. Und dann geht sie halt weg. Ne? Dann habe ich gesagt, stopp, kommen Sie wieder zurück. Was ist das, habe ich gefragt. Ich, ganz einfach. Und dann hat sie angefangen, ihre Geschichte zu erzählen. Das war, ja, also schwere Geschichte. Ich will nicht so ganz alles so erzählen, weil sie vielleicht ja schaut im Livestream. Ne? Auf jeden Fall, sie hat wirklich vieles durchgemacht, ja. Und ich habe dann für sie gebetet, ja. Ich habe für sie gebetet und sie hat Jesus Leben gegeben. Sie hat Jesus Leben gegeben, genau. Und dann später habe ich sie auch wieder getroffen. Sie kam wieder zu mir, ja. Und es ist so, dass sie gesagt hat, sie ist reingegangen und sagte, schulde ich dir was? Schulde ich dir was? Sie sagte, nein, du schuldest mir gar nichts, hat sie gesagt. Habe ich gesagt, okay, sie war in allen Ämtern, überall war sie, ja. Sie hat einfach das, was sie falsch gemacht hat, das, was sie gelogen hat, überall da, wo sie Geld geschuldet hat, sie hat alles wieder zurückgegeben. Mhm. Sie hat Probleme gehabt mit Ämtern. Ja? Mhm. Da habe ich angerufen und dachte, ey, irgendwie zu helfen. Die haben gesagt, nein, keine Chance. Als sie rausgegangen ist, ja, bekam ich ein Telefonat. Ja? Gut, wir glauben ihr, ja, das letzte Mal werden wir so gnädig zu ihr sein. Wow. Das war noch interessant, dass sie einen Termin bekommen hatte und wenn sie an diesem Termin nicht wahrnimmt, wird sie komplett aus dem System rausgenommen. Ja? Mhm. Und ich dachte, Herr, wo finde ich sie jetzt? Ne? Mhm. Und der Herr sagte mir, fahr ja so die Richtung, also die Straße runter. Ich sagte, oh, ich wollte ja nach Hause fahren und dachte, ja, okay, fahre wieder so. Das war ja Umweg, gell? Okay, habe ich gemacht, weil der Herr mir gesagt hat, und ich traf sie dort auf dieser Straße. Ich sagte, du, der Herr liebt dich so sehr, Halleluja. Und ich habe ihr diesen Termin weitergegeben. Dann kam sie auch später zu mir und sagte, hey, ich will jetzt wirklich mit Gott leben. Ich will jetzt wirklich in dieses reines Leben haben. Und es war so, dass sie strahlte. Das war komplett neuer Mensch. Komplett neuer Mensch. Halleluja. Halleluja. Ja. Preist den Herrn, Gott am Arbeitsplatz. Ja. Halleluja. Woo! Komm, das müssen wir feiern. Amen. Halleluja. So stark. Hammer. Preist den Herrn. Halleluja.